Die heilige Cäcilie von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die heilige Cäcilie oder Die Gewalt der Musik von Heinrich von Kleist. Eine Legende. Um das Ende des 16. Jahrhunderts, als die Bilderstürmerei in den Niederlanden wütete, trafen drei Brüder, junge in Wittenberg studierende Leute, mit einem vierten, der in Antwerpen als Prädikant angestellt war, in der Stadt Aachen zusammen. Sie wollten daselbst eine Erbschaft erheben, die ihnen von Seiten eines alten, ihnen allen unbekannten Oheims zugefallen war, und kehrten, weil niemand in dem Ort war, an den sie sich hätten wenden können, in einem Gasthof ein. Nach Verlauf einiger Tage, die sie damit zugebracht hatten, den Prädikanten über die merkwürdigen Auftritte, die in den Niederlanden vorgefallen waren, anzuhören, traf es sich, dass von den Nonnen im Kloster der heiligen Cäcilie, das damals vor den Toren dieser Stadt lag, der Fronleichnamstag festlich begangen werden sollte. Dergestalt, dass die vier Brüder von Schwärmerei, Jugend und dem Beispiel der Niederländer erhitzt, beschlossen, auch der Stadt Aachen das Schauspiel einer Bilderstürmerei zu geben. Der Prädikant, der dergleichen Unternehmungen mehr als einmal schon geleitet hatte, versammelte am Abend zuvor eine Anzahl junger, der neuen Lehre ergebener Kaufmannssöhne und Studenten, welche in dem Gasthofe bei Wein und Speisen unter Verwünschungen des Papsttums die Nacht zubrachten. Und da der Tag über die Zinnen der Stadt aufgegangen, versahen sie sich mit Äxten und Zerstörungswerkzeugen aller Art, um ihr ausgelassenes Geschäft zu beginnen. Sie verabredeten frohlockend ein Zeichen, auf welches sie damit anfangen wollten, die Fensterscheiben mit biblischen Geschichten bemalt einzuwerfen. Und eines großen Anhangs, den sie unter dem Volk finden würden, gewiss, verfügten sie sich, entschlossen, keinen Stein auf dem andern zu lassen, in der Stunde, da die Glocken läuteten, in den Dom. Die Äbtissin, die schon beim Anbruch des Tages durch einen Freund von der Gefahr, in welcher das Kloster schwebte, benachrichtigt worden war, schickte vergebens, zu wiederholten Malen, zu dem kaiserlichen Offizier, der in der Stadt kommandierte, und bat sich zum Schutz des Klosters eine Wache aus. Der Offizier, der selbst ein Feind des Papsttums und als solcher wenigstens unter der Hand der neuen Lehre zugetan war, wusste ihr unter dem staatsklugen Vorgeben, dass sie Geister sähe und für ihr Kloster auch nicht der Schatten einer Gefahr vorhanden sei, die Wache zu verweigern. Inzwischen brach die Stunde an, da die Feierlichkeiten beginnen sollten, und die Nonnen schickten sich unter Angst und Beten und jammervoller Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, zur Messe an. Niemand beschützte sie als ein alter, 70-jähriger Klostervogt, der sich mit einigen bewaffneten Trossknechten am Eingang der Kirche aufstellte. In den Nonnenklöstern führen, auf das Spiel jeder Art der Instrumente geübt, die Nonnen, wie bekannt, ihre Musiken selber auf. Oft mit einer Präzision, einem Verstand und einer Empfindung, die man in männlichen Orchestern, vielleicht wegen der weiblichen Geschlechtsart dieser geheimnisvollen Kunst, vermisst. Nun fügte es sich, zur Verdopplung der Bedrängnis, dass die Kapellmeisterin Schwester Antonia, welche die Musik auf dem Orchester zu dirigieren pflegte, wenige Tage zuvor an einem Nervenfieber heftig erkrankte. Dergestalt, dass abgesehen von den vier gotteslästerlichen Brüdern, die man bereits in Mänteln gehüllt unter den Pfeilern der Kirche erblickte, das Kloster auch wegen Aufführung eines schicklichen Musikwerks in der lebhaftesten Verlegenheit war. Die Äbtissin, die am Abend des vorhergehenden Tages befohlen hatte, dass eine uralte, von einem unbekannten Meister herrührende, italienische Messe aufgeführt werden möchte, mit welcher die Kapelle mehrmals schon einer besonderen Heiligkeit und Herrlichkeit wegen, mit welcher sie gedichtet war, die größesten Wirkungen hervorgebracht hatte, schickte, mehr als jemals auf ihren Willen beharrend, noch einmal zur Schwester Antonia herab, um zu hören, wie sich dieselbe befinde. Die Nonne aber, die dies Geschäft übernahm, kam mit der Nachricht zurück, dass die Schwester in gänzlich bewusstlosem Zustande da niederliege und dass an ihre Direktionsführung bei der vorhabenden Musik auf keine Weise zu denken sei. Inzwischen waren in dem Dom, in welchem sich nach und nach mehr denn 100 mit Beilen und Brechstangen versehene Frevler von allen Ständen und Altern eingefunden hatten, bereits die bedenklichsten Auftritte vorgefallen. Man hatte einige Troßknechte, die an den Portälen standen, auf die unanständigste Weise geneckt und sich die frechsten und unverschämtesten Äußerungen gegen die Nonnen erlaubt, die sich hin und wieder in frommen Geschäften einzeln in den Hallen blicken ließen. Dergestalt, dass der Klostervogt sich in die Sakristei verfügte und die Äbtissin auf Knien beschwor, das Fest einzustellen und sich in die Stadt unter den Schutz des Kommandanten zu begeben. Aber die Äbtissin bestand unerschütterlich darauf, dass das zur Ehre des höchsten Gottes angeordnete Fest begangen werden müsse. Sie erinnerte den Klostervogt an seine Pflicht, die Messe und den feierlichen Umgang, der in dem Dom gehalten werden würde, mit Leib und Leben zu beschirmen, und befahl, weil eben die Glocke schlug, den Nonnen, die sie unter Zittern und Beben umringten, ein Oratorium, gleich viel welches und von welchem Wert es sei, zu nehmen und mit dessen Aufführung sofort den Anfang zu machen. Eben schickten sich die Nonnen auf dem Altar der Orgel dazu an, die Partitur eines Musikwerks, das man schon häufig gegeben hatte, ward verteilt, Geigen, Hoboen und Bässe geprüft und gestimmt, als Schwester Antonia plötzlich, frisch und gesund, ein wenig bleich im Gesicht, von der Treppe her erschien. Sie trug die Partitur der uralten italienischen Messe, auf deren Aufführung die Äbtissin so dringend bestanden hatte, unter dem Arm. Auf die erstaunte Frage der Nonnen, wo sie herkomme und wie sie sich plötzlich so erholt habe, antwortete sie: »Gleich viel, Freundinnen, gleich viel«, verteilte die Partitur, die sie bei sich trug, und setzte sich selbst von Begeisterung glühend an die Orgel, um die Direktion des vortrefflichen Musikstücks zu übernehmen. Demnach kam es wie ein wunderbarer himmlischer Trost in die Herzen der frommen Frauen. Sie stellten sich augenblicklich mit ihren Instrumenten an die Pulte, die Beklemmung selbst, in der sie sich befanden, kam hinzu, um ihre Seelen wie auf Schwingen durch alle Himmel des Wohlklangs zu führen. Das Oratorium ward mit der höchsten und herrlichsten musikalischen Pracht ausgeführt. Es regte sich während der ganzen Darstellung kein Odem in den Hallen und Bänken. Besonders bei dem Salve Regina und noch mehr bei dem Gloria in Excelsis war es, als ob die ganze Bevölkerung der Kirche tot sei. Dergestalt, dass den vier gottverdammten Brüdern und ihrem Anhang zum Trotz auch der Staub auf dem Estrich nicht verweht ward und das Kloster noch bis an den Schluss des Dreißigjährigen Krieges bestanden hat, wo man es vermöge eines Artikels im Westfälischen Frieden gleichwohl säkularisierte. 6 Jahre darauf, da diese Begebenheit längst vergessen war, kam die Mutter dieser vier Jünglinge aus dem Haag an und stellte unter dem betrübten Vorgeben, dass dieselben gänzlich verschollen wären, bei dem Magistrat zu Aachen wegen der Straße, die sie von hier aus genommen haben mochten, gerichtliche Untersuchungen an. Die letzte Nachricht, die man von ihnen in den Niederlanden, wo sie eigentlich zu Hause gehörten, gehabt hatte, war, wie sie meldete, ein vor dem angegebenen Zeitraum am Vorabend eines Fronleichnamsfestes geschriebener Brief des Prädikanten an seinen Freund, einen Schullehrer in Antwerpen, worin er demselben mit vieler Heiterkeit oder vielmehr Ausgelassenheit von einer gegen das Kloster der heiligen Cäcilie entworfenen Unternehmung, über welche sich die Mutter jedoch nicht näher auslassen wollte, auf 4 dicht gedrängten Seiten vorläufige Anzeige machte. Nach mancherlei vergeblichen Bemühungen, die Personen, welche diese bekümmerte Frau suchte, auszumitteln, erinnerte man sich endlich, dass sich schon seit einer Reihe von Jahren, welche ungefähr auf die Angabe passte, 4 junge Leute, deren Vaterland und Herkunft unbekannt sei, in dem durch des Kaisers Vorsorge unlängst gestifteten Irrenhause der Stadt befanden. Da dieselben jedoch an der Ausschweifung einer religiösen Idee krank lagen und ihre Aufführung, wie das Gericht dunkel gehört zu haben meinte, äußerst trübselig und melancholisch war, so passte dies zu wenig auf den der Mutter nur leider zu wohl bekannten Gemütsstand ihrer Söhne, als dass sie auf diese Anzeige, besonders da es fast herauskam, als ob die Leute katholisch wären, viel hätte geben sollen. Gleichwohl durch mancherlei Kennzeichen, womit man sie beschrieb, seltsam getroffen, begab sie sich eines Tages in Begleitung eines Gerichtsboten in das Irrenhaus und bat die Vorsteher um die Gefälligkeit, ihr zu den 4 unglücklichen, sinnverwirrten Männern, die man daselbst aufbewahre, einen prüfenden Zutritt zu gestatten. Aber wer beschreibt das Entsetzen der armen Frau, als sie gleich auf den ersten Blick, so wie sie in die Tür trat, ihre Söhne erkannte? Sie saßen in langen, schwarzen Talaren um einen Tisch, auf welchem ein Kruzifix stand, und schienen mit gefalteten Händen, schweigend auf die Platte gestützt, dasselbe anzubeten. Auf die Frage der Frau, die ihrer Kräfte beraubt auf einen Stuhl niedergesunken war, was sie daselbst machten, antworteten ihr die Vorsteher, dass sie bloß in der Verherrlichung des Heilands begriffen wären, von dem sie, nach ihrem Vorgeben besser als andere einzusehen glaubten, dass er der wahrhaftige Sohn des alleinigen Gottes sei. Sie setzten hinzu, dass die Jünglinge seit nun schon 6 Jahren dies geisterartige Leben führten, dass sie wenig schliefen und wenig genössen, dass kein Laut über ihre Lippen käme, dass sie sich bloß in der Stunde der Mitternacht einmal von ihren Sitzen erhöben. Und dass sie alsdann mit einer Stimme, welche die Fenster des Hauses bersten machte, das Gloria in Excelsis intonierten. Die Vorsteher schlossen mit der Versicherung, dass die jungen Männer dabei körperlich vollkommen gesund wären, dass man ihnen sogar eine gewisse, obschon sehr ernste und feierliche Heiterkeit nicht absprechen könnte. Dass sie, wenn man sie für verrückt erklärte, mitleidig die Achseln zuckten und dass sie schon mehr als einmal geäußert hätten, wenn die gute Stadt Aachen wüsste, was sie, so würde dieselbe ihre Geschäfte beiseite legen und sich gleichfalls zur Absingung des Gloria um das Kruzifix des Herrn niederlassen. Die Frau, die den schauderhaften Anblick dieser Unglücklichen nicht ertragen konnte und sich bald darauf auf wankenden Knien wieder hatte zu Hause führen lassen, begab sich, um über die Veranlassung dieser ungeheuren Begebenheit Auskunft zu erhalten, am Morgen des folgenden Tages zu Herrn Veit Gotthelf, berühmten Tuchhändler der Stadt. Denn dieses Mannes erwähnte der von dem Prädikanten geschriebene Brief, und es ging daraus hervor, dass derselbe an dem Projekt, das Kloster der heiligen Cäcilie am Tage des Fronleichnamsfestes zu zerstören, eifrigen Anteil genommen habe. Veit Gotthelf, der Tuchhändler, der sich inzwischen verheiratet, mehrere Kinder gezeugt und die beträchtliche Handlung seines Vaters übernommen hatte, empfing die Fremde sehr liebreich. Und da er erfuhr, welch ein Anliegen sie zu ihm führe, so verriegelte er die Tür und ließ sich, nachdem er sie auf einen Stuhl niedergenötigt hatte, folgendermaßen vernehmen. »Meine liebe Frau, wenn ihr mich, der mit euren Söhnen vor 6 Jahren in genauer Verbindung gestanden, in keine Untersuchung deshalb verwickeln wollt, so will ich euch offenherzig und ohne Rückhalt gestehen, ja, wir haben den Vorsatz gehabt, dessen der Brief erwähnt. Wodurch diese Tat, zu deren Ausführung alles auf das Genaueste mit wahrhaft gottlosem Scharfsinn angeordnet war, gescheitert ist, ist mir unbegreiflich. Der Himmel selbst scheint das Kloster der frommen Frauen in seinen heiligen Schutz genommen zu haben. Denn wisst, dass sich eure Söhne bereits zur Einleitung entscheidenderer Auftritte mehrere mutwillige den Gottesdienst störende Possen erlaubt hatten. Mehr denn 300 mit Beilen und Pechkränzen versehene Bösewichter aus den Mauern unserer damals irregeleiteten Stadt erwarteten nichts als das Zeichen, das der Prädikant geben sollte, um den Dom der Erde gleichzumachen. Dagegen bei Anhebung der Musik nehmen eure Söhne plötzlich in gleichzeitiger Bewegung und auf eine uns auffallende Weise die Hüte ab. Sie legen nach und nach wie in tiefer, unaussprechlicher Rührung die Hände vor ihr herabgebeugtes Gesicht, und der Prädikant, indem er sich nach einer erschütternden Pause plötzlich umwendet, ruft uns allen mit lauter, fürchterlicher Stimme zu, gleichfalls unsere Häupter zu entblößen. Vergebens fordern ihn einige Genossen flüsternd, indem sie ihn mit ihren Armen leichtfertig anstoßen, auf das zur Bilderstürmerei verabredete Zeichen zu geben. Der Prädikant, statt zu antworten, lässt sich mit kreuzweis auf die Brust gelegten Händen auf Knien nieder und murmelt, samt den Brüdern, die Stirn inbrünstig in den Staub herabgedrückt, die ganze Reihe noch kurz vorher von ihm verspotteter Gebete ab. Durch diesen Anblick tief im Innersten verwirrt, steht der Haufen der jämmerlichen Schwärmer, seiner Anführer beraubt, in Unschlüssigkeit und Untätigkeit bis an den Schluss des vom Altan wunderbar herabrauschenden Oratoriums da. Und da auf Befehl des Kommandanten in eben diesem Augenblick mehrere Arretierungen verfügt und einige Frevler, die sich Unordnungen erlaubt hatten, von einer Wache aufgegriffen und abgeführt wurden, so bleibt der elenden Schar nichts übrig, als sich schleunigst unter dem Schutz der gedrängt aufbrechenden Volksmenge aus dem Gotteshause zu entfernen. Am Abend, da ich in dem Gasthofe vergebens mehrere Mal nach euren Söhnen, welche nicht wiedergekehrt waren, gefragt hatte, gehe ich in der entsetzlichsten Unruhe mit einigen Freunden wieder nach dem Kloster hinaus, um mich bei den Türstehern, welche der kaiserlichen Wache hülfreich an die Hand gegangen waren, nach ihnen zu erkundigen. Aber wie schildere ich euch mein Entsetzen, edle Frau, da ich diese vier Männer nach wie vor mit gefalteten Händen den Boden mit Brust und Scheiteln küssend, als ob sie zu Stein erstarrt wären, heißer Inbrunst voll vor dem Altar der Kirche da niedergestreckt liegen sehe. Umsonst forderte sie der Klostervogt, der in eben diesem Augenblick herbeikommt, indem er sie am Mantel zupft und an den Armen rüttelt, auf, den Dom, in welchem es schon ganz finster werde und kein Mensch mehr gegenwärtig sei, zu verlassen. Sie hören auf träumerische Weise halb aufstehend nicht eher auf ihn, als bis er sie durch seine Knechte unter den Arm nehmen und vor das Portal hinausführen lässt. Wo sie uns endlich, obschon unter Seufzern und häufigem herzzerreißenden Umsehen nach der Kathedrale, die hinter uns im Glanz der Sonne prächtig funkelte, nach der Stadt folgen. Die Freunde und ich, wir fragen sie, zu wiederholten Malen, zärtlich und liebreich auf dem Rückwege, was ihnen in aller Welt Schreckliches, fähig ihr innerstes Gemüt dergestalt umzukehren, zugestoßen sei. Sie drücken uns, indem sie uns freundlich ansehen, die Hände, schauen gedankenvoll auf den Boden nieder und wischen sich, ach, von Zeit zu Zeit, mit einem Ausdruck, der mir noch jetzt das Herz spaltet, die Tränen aus den Augen. Drauf in ihre Wohnungen angekommen, binden sie sich ein Kreuz sinnreich und zierlich von Birkenreisern zusammen und setzen es, einem kleinen Hügel von Wachs eingedrückt, zwischen zwei Lichtern, womit die Magd erscheint, auf dem großen Tisch in des Zimmers Mitte nieder, und während die Freunde, deren Schar sich von Stunde zu Stunde vergrößert, händeringend zur Seite stehen und in zerstreuten Gruppen sprachlos vor Jammer ihrem stillen, gespensterartigen Treiben zusehen, lassen sie sich, gleich als ob ihre Sinne vor jeder anderen Erscheinung verschlossen wären, um den Tisch nieder und schicken sich still mit gefalteten Händen zur Anbetung an. Weder des Essens begehren sie, das ihnen zur Bewirtung der Genossen ihrem am Morgen gegebenen Befehl gemäß die Magd bringt, noch späterhin, da die Nacht sinkt, des Lagers, das sie ihnen, weil sie müde scheinen, im Nebengemach aufgestapelt hat. Die Freunde, um die Entrüstung des Wirts, den diese Aufführung befremdet, nicht zu reizen, müssen sich an einen zur Seite üppig gedeckten Tisch niederlassen und die für eine zahlreiche Gesellschaft zubereiteten Speisen mit dem Salz ihrer bitterlichen Tränen gebeizt einnehmen. Jetzt plötzlich schlägt die Stunde der Mitternacht. Eure vier Söhne, nachdem sie einen Augenblick gegen den dumpfen Klang der Glocke aufgehorcht, heben sich plötzlich in gleichzeitiger Bewegung von ihren Sitzen empor. Und während wir mit niedergelegten Tischtüchern zu ihnen hinüberschauen, ängstlicher Erwartung voll, was auf so seltsames und befremdendes Beginnen erfolgen werde, fangen sie mit einer entsetzlichen und grässlichen Stimme das Gloria in Excelsis zu intonieren an. So mögen sich Leoparden und Wölfe anhören lassen, wenn sie zur eisigen Winterzeit das Firmament anbrüllen. Die Pfeiler des Hauses, versichere ich euch, erschütterten und die Fenster von ihrer Lungen sichtbarem Atem getroffen, drohten klirrend, als ob man Hände voll schweren Sandes gegen ihre Flächen würfe, zusammenzubrechen. Bei diesem grausenhaften Auftritt stürzen wir besinnungslos mit sträubenden Haaren auseinander. Wir zerstreuen uns, Mäntel und Hüte zurücklassend, durch die umliegenden Straßen, welche in kurzer Zeit statt unserer von mehr denn 100 aus dem Schlaf geschreckter Menschen angefüllt waren. Das Volk drängt sich, die Haustüre sprengend, über die Stiege dem Saale zu, um die Quelle dieses schauderhaften und empörenden Gebrülls, das, wie von den Lippen ewig verdammter Sünder, aus dem tiefsten Grund der flammenvollen Hölle, jammervoll um Erbarmung zu Gottes Ohren heraufdrang, aufzusuchen. Endlich, mit dem Schlage der Glocke eins, ohne auf das Zürnen des Wirts, noch auf die erschütterten Ausrufungen des sie umringenden Volks gehört zu haben, schließen sie den Mund. Sie wischen sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn, der ihnen in großen Tropfen auf Kinn und Brust niederträuft, und breiten ihre Mäntel aus und legen sich, um eine Stunde von so qualvollen Geschäften auszuruhen, auf das Getäfel des Bodens nieder. Der Wirt, der sie gewähren lässt, schlägt, sobald er sie schlummern sieht, ein Kreuz über sie. Und froh des Elends für den Augenblick erledigt zu sein, bewegt er unter der Versicherung, der Morgen werde eine heilsame Veränderung herbeiführen, den Männerhaufen, der gegenwärtig ist und der geheimnisvoll miteinander murmelt, das Zimmer zu verlassen. Aber leider, schon mit dem ersten Schrei des Hahns, stehen die Unglücklichen wieder auf, um dem auf dem Tisch befindlichen Kreuz gegenüber dasselbe öde, gespensterartige Klosterleben, das nur Erschöpfung sie auf einen Augenblick auszusetzen zwang, wieder anzufangen. Sie nehmen von dem Wirt, dessen Herz ihr jammervoller Anblick schmelzt, keine Ermahnung, keine Hülfe an. Sie bitten ihn, die Freunde liebreich abzuweisen, die sich sonst regelmäßig am Morgen jedes Tages bei ihnen zu versammeln pflegten. Sie begehren nichts von ihm als Wasser und Brot und eine Streu, wenn es sein kann, für die Nacht. Dergestalt, dass dieser Mann, der sonst viel Geld von ihrer Heiterkeit zog, sich genötigt sah, den ganzen Vorfall den Gerichten anzuzeigen und sie zu bitten, ihm diese vier Menschen, in welchen ohne Zweifel der böse Geist walten müsse, aus dem Hause zu schaffen. Worauf sie auf Befehl des Magistrats in ärztliche Untersuchung genommen und, da man sie verrückt befand, wie ihr wisst, in die Gemächer des Irrenhauses untergebracht wurden, das die Milde des letztverstorbenen Kaisers zum Besten der Unglücklichen dieser Art innerhalb der Mauern unserer Stadt gegründet hat. Dies und noch mehreres sagte Veit Gotthelf, der Tuchhändler, dass wir hier, weil wir zur Einsicht in den inneren Zusammenhang der Sache genug gesagt zu haben meinen, unterdrücken. Und forderte die Frau nochmals auf, ihn auf keine Weise, falls es zu gerichtlichen Nachforschungen über diese Begebenheit kommen sollte, darin zu verstricken. 3 Tage darauf, da die Frau, durch diesen Bericht tief im Innersten erschüttert, am Arm einer Freundin nach dem Kloster hinausgegangen war, in der wehmütigen Absicht, auf einem Spaziergang, weil eben das Wetter schön war, den entsetzlichen Schauplatz in Augenschein zu nehmen, auf welchem Gott ihre Söhne wie durch unsichtbare Blitze zugrunde gerichtet hatte, fanden die Weiber den Dom, weil eben gebaut wurde, am Eingang durch Planken versperrt, und konnten, wenn sie sich mühsam erhoben, durch die Öffnungen der Bretter hindurch von dem Inneren nichts als die prächtig funkelnde Rose im Hintergrund der Kirche wahrnehmen. Viele 100 Arbeiter, welche fröhliche Lieder sangen, waren auf schlanken, vielfach verschlungenen Gerüsten beschäftigt, die Türme noch um ein gutes Drittteil zu erhöhen und die Dächer und Zinnen derselben, welche bis jetzt nur mit Schiefer bedeckt gewesen waren, mit starkem, hellen, im Strahl der Sonne glänzigen Kupfer zu belegen. Dabei stand ein Gewitter, dunkel, schwarz, mit vergoldeten Rändern, im Hintergrunde des Baus. Dasselbe hatte schon über die Gegend von Aachen ausgedonnert, und nachdem es noch einige kraftlose Blitze gegen die Richtung, wo der Dom stand, geschleudert hatte, sank es, zu Dünsten aufgelöst, missvergnügt murmelnd, in Osten herab. Es traf sich, dass, da die Frauen von der Treppe des weitläufigen klösterlichen Wohngebäudes herab in mancherlei Gedanken vertieft dies doppelte Schauspiel betrachteten, eine Klosterschwester, welche vorüberging, zufällig erfuhr, wer die unter dem Portal stehende Frau sei. Dergestalt, dass die Äbtissin, die von einem den Fronleichnamstag betreffenden Brief, den dieselbe bei sich trug, gehört hatte, unmittelbar darauf die Schwester zu ihr herabschickte und die niederländische Frau ersuchen ließ, zu ihr heraufzukommen. Die Niederländerin, obschon einen Augenblick dadurch betroffen, schickte sich nichtsdestoweniger ehrfurchtsvoll an, dem Befehl, den man ihr angekündigt hatte, zu gehorchen. und während die Freundin auf die Einladung der Nonne in ein dicht an dem Eingang befindliches Nebenzimmer abtrat, öffnete man der Fremden, welche die Treppe hinaufsteigen musste, die Flügeltüren des schön gebildeten Söllers selbst. Daselbst fand sie die Äbtissin, welches eine edle Frau von stillem königlichen Ansehen war, auf einem Sessel sitzen, den Fuß auf einem Schemel gestützt, der auf Drachenklauen ruhte. Ihr zur Seite, auf einem Pulte, lag die Partitur einer Musik. Die Äbtissin, nachdem sie befohlen hatte, der Fremden einen Stuhl hinzusetzen, entdeckte ihr, dass sie bereits durch den Bürgermeister von ihrer Ankunft in der Stadt gehört, und nachdem sie sich auf menschenfreundliche Weise nach dem Befinden ihrer unglücklichen Söhne erkundigt, auch sie ermuntert hatte, sich über das Schicksal, das dieselben betroffen, weil es einmal nicht zu ändern sei, möglichst zu fassen, eröffnete sie ihr den Wunsch, den Brief zu sehen, den der Prädikant an seinen Freund, den Schullehrer in Antwerpen, geschrieben hatte. Die Frau, welche Erfahrung genug besaß, einzusehen, von welchen Folgen dieser Schritt sein konnte, fühlte sich dadurch auf einen Augenblick in Verlegenheit gestürzt. Da jedoch das ehrwürdige Antlitz der Dame unbedingtes Vertrauen erforderte und auf keine Weise schicklich war zu glauben, dass ihre Absicht sein könne, von dem Inhalt desselben einen öffentlichen Gebrauch zu machen, so nahm sie nach einer kurzen Besinnung den Brief aus ihrem Busen und reichte ihn unter einem heißen Kuss auf ihrer Hand der fürstlichen Dame dar. Die Frau, während die Äbtissin den Brief überlas, warf nunmehr einen Blick auf die nachlässig über dem Pult aufgeschlagene Partitur. Und da sie durch den Bericht des Tuchhändlers auf den Gedanken gekommen war, es könne wohl die Gewalt der Töne gewesen sein, die an jenem schauerlichen Tage das Gemüt ihrer armen Söhne zerstört und verwirrt habe, so fragte sie die Klosterschwester, die hinter ihrem Stuhle stand, indem sie sich zu ihr umkehrte, schüchtern, ob dies das Musikwerk wäre, das vor 6 Jahren am Morgen jenes merkwürdigen Fronleichnamsfestes in der Kathedrale aufgeführt worden sei. Auf die Antwort der jungen Klosterschwester, ja, sie erinnere sich davon gehört zu haben, und es pflege seitdem, wenn man es nicht brauche, im Zimmer der hochwürdigsten Frau zu liegen, stand, lebhaft erschüttert, die Frau auf und stellte sich, von mancherlei Gedanken durchkreuzt, vor den Pult. Sie betrachtete die unbekannten zauberischen Zeichen, womit sich ein fürchterlicher Geist geheimnisvoll den Kreis abzustecken schien, und meinte, in die Erde zu sinken, da sie gerade das Gloria in Excelsis aufgeschlagen fand. Es war ihr, als ob das ganze Schrecken der Tonkunst, das ihre Söhne verderbt hatte, über ihrem Haupte rauschend daherzöge. Sie glaubte, bei dem bloßen Anblick ihre Sinne zu verlieren, und nachdem sie schnell mit einer unendlichen Regung von Demut und Unterwerfung unter die göttliche Allmacht das Blatt an ihre Lippen gedrückt hatte, setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl zurück. Inzwischen hatte die Äbtissin den Brief ausgelesen und sagte, indem sie ihn zusammenfaltete, »Gott selbst hat das Kloster an jenem wunderbaren Tage gegen den Übermut eurer schwer verirrten Söhne beschirmt. Welcher Mittel er sich dabei bedient, kann euch, die ihr eine Protestantin seid, gleichgültig sein. Ihr würdet auch das, was ich euch darüber sagen könnte, schwerlich begreifen. Denn vernehmt, dass schlechterdings niemand weiß, wer eigentlich das Werk, das ihr dort aufgeschlagen findet, im Drang der schreckenvollen Stunde, da die Bilderstürmerei über uns hereinbrechen sollte, ruhig auf dem Sitz der Orgel dirigiert habe. Durch ein Zeugnis, das am Morgen des folgenden Tages in Gegenwart des Klostervogts und mehrerer anderen Männer aufgenommen und im Archiv niedergelegt ward, ist erwiesen, dass Schwester Antonia, die einzige, die das Werk dirigieren konnte, während des ganzen Zeitraums seiner Aufführung, krank, bewusstlos, ihrer Glieder schlechthin unmächtig, im Winkel ihrer Klosterzelle da niedergelegen habe. Eine Klosterschwester, die ihr als leibliche Verwandte zur Pflege ihres Körpers beigeordnet war, ist während des ganzen Vormittags, da das Fronleichnamsfest in der Kathedrale gefeiert worden, nicht von ihrem Bette gewichen.

Herr Unzelmann, der jede Widerspenstigkeit hasst, fügte sich in diesen Befehl. Als aber ein Pferd, das man bei der Darstellung eines Stücks auf die Bühne gebracht hatte, inmitten der Bretter zur großen Bestürzung des Publikums Mist fallen ließ, wandte er sich plötzlich, indem er die Rede unterbrach, zu dem Pferde und sprach: »Hat dir die Direktion nicht verboten, zu improvisieren?« Worüber selbst die Direktion, wie man versichert, gelacht haben soll. Ende von Korrespondenznachricht. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mutterliebe von Heinrich von Kleist. Gelesen für LibriVox.org. Zu Saint-Omer im nördlichen Frankreich ereignete sich im Jahr 1803 ein merkwürdiger Vorfall. Daselbst fiel ein großer, toller Hund, der schon mehrere Menschen beschädigt hatte, über zwei unter einer Haustür spielende Kinder her. Eben zerreißt er das Jüngste, das sich unter seinen Klauen im Blute wälzt, da erscheint aus einer Nebenstraße mit einem Eimer Wasser, den sie auf dem Kopf trägt, die Mutter. Diese, während der Hund die Kinder loslässt und auf sie zuspringt, setzt den Eimer neben sich nieder. Und außer Stand zu fliehen, entschlossen, das Untier mindestens mit sich zu verderben, umklammert sie mit Gliedern, gestählt von Wut und Rache, den Hund. Sie erdrosselt ihn und fällt, von grimmigen Bissen zerfleischt, ohnmächtig neben ihm nieder. Die Frau begrub noch ihre Kinder und ward, in wenig Tagen, da sie an der Tollwut starb, selbst zu ihnen ins Grab gelegt. Ende von Mutterliebe. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sonderbare Geschichte, die sich zu meiner Zeit in Italien zutrug, von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sonderbare Geschichte, die sich zu meiner Zeit in Italien zutrug, von Heinrich von Kleist. Am Hofe der Prinzessin von St. C. zu Neapel befand sich im Jahr 1788 als Gesellschafterin oder eigentlich als Sängerin eine junge Römerin namens Francesca N., Tochter eines armen, invaliden Seeoffiziers, ein schönes und geistreiches Mädchen, das die Prinzessin von St. C. wegen eines Dienstes, den ihr der Vater geleistet, von früher Jugend an zu sich genommen und in ihrem Hause erzogen hatte. Auf einer Reise, welche die Prinzessin in die Bäder zu Messina und von hier aus von der Witterung und dem Gefühl einer erneuerten Gesundheit aufgemuntert auf den Gipfel des Ätna machte, hatte das junge, unerfahrene Mädchen das Unglück, von einem Kavalier, dem Vicomte von P., einem alten Bekannten aus Paris, der sich dem Zuge anschloss, auf das Abscheulichste und Unverantwortlichste betrogen zu werden. Dergestalt, dass ihr wenige Monden darauf bei ihrer Rückkehr nach Neapel nichts übrig blieb, als sich der Prinzessin, ihrer zweiten Mutter, zu Füßen zu werfen und ihr unter Tränen den Zustand, in dem sie sich befand, zu entdecken. Die Prinzessin, welche die junge Sünderin sehr liebte, machte ihr zwar wegen der Schande, die sie über ihren Hof gebracht hatte, die heftigsten Vorwürfe. Doch da sie ewige Besserung und klösterliche Eingezogenheit und Enthaltsamkeit für ihr ganzes künftiges Leben angelobte und der Gedanke, das Haus ihrer Gönnerin und Wohltäterin verlassen zu müssen, ihr gänzlich unerträglich war, so wandte sich das menschenfreundliche, zur Verzeihung ohnehin in solchen Fällen geneigte Gemüt der Prinzessin. Sie hob die Unglückliche vom Boden auf, und die Frage war nur, wie man der Schmach, die über sie hereinzubrechen drohte, vorbeugen könne. In Fällen dieser Art fehlt es den Frauen, wie bekannt, niemals an Witz und der erforderlichen Erfindung. Und wenige Tage verflossen, so ersann die Prinzessin selbst zur Ehrenrettung ihrer Freundin folgenden kleinen Roman. Zuvörderst erhielt sie abends in ihrem Hotel, da sie beim Spiel saß, vor den Augen mehrerer zu einem Souper eingeladenen Gäste einen Brief. Sie erbricht und überliest ihn, und indem sie sich zur Signora Francesca wendet, »Signora«, spricht sie, »Graf Scharfeneck, der junge Deutsche, der Sie vor 2 Jahren in Rom gesehen, hält aus Venedig, wo er den Winter zubringt, um Ihre Hand an. Da«, setzt sie hinzu, indem sie wieder zu den Karten greift, »lesen Sie selbst. Es ist ein edler und würdiger Kavalier, vor dessen Antrag Sie sich nicht zu schämen brauchen.« Signora Francesca steht errötend auf, sie empfängt den Brief, überfliegt ihn, und, indem sie die Hand der Prinzessin küsst, »Gnädigste«, spricht sie, »da der Graf in diesem Schreiben erklärt, dass er Italien zu seinem Vaterlande machen kann, so nehme ich ihn von ihrer Hand als meinen Gatten an.« Hierauf geht das Schreiben unter Glückwünschungen von Hand zu Hand. Jedermann erkundigt sich nach der Person des Freiers, den niemand kennt, und Signora Francesca gilt von diesem Augenblick an für die Braut des Grafen Scharfeneck. Drauf an dem zur Ankunft des Bräutigams bestimmten Tage, an welchem nach seinem Wunsche auch sogleich die Hochzeit sein soll, fährt ein Reisewagen mit 4 Pferden vor. Es ist der Graf Scharfeneck. Die ganze Gesellschaft, die zur Feier dieses Tages in dem Zimmer der Prinzessin versammelt war, eilt voll Neugierde an die Fenster, man sieht ihn, jung und schön wie ein junger Gott, aussteigen. Inzwischen verbreitet sich sogleich durch einen vorangeschickten Kammerdiener das Gerücht, dass der Graf krank sei und in einem Nebenzimmer habe abtreten müssen. Auf diese unangenehme Meldung wendet sich die Prinzessin betreten zur Braut. Und beide begeben sich nach einem kurzen Gespräch in das Zimmer des Grafen, wohin ihnen nach Verlauf von etwa 1 Stunde der Priester folgt. Inzwischen wird die Gesellschaft durch den Hauskavalier der Prinzessin zur Tafel geladen. Es verbreitet sich, während sie auf das Kostbarste und Ausgesuchteste bewirtet wird, durch diesen die Nachricht, dass der junge Graf als ein echter deutscher Herr weniger krank als vielmehr nur ein Sonderling sei, der die Gesellschaft bei Festlichkeiten dieser Art nicht liebe. Bis spät um 11 Uhr in der Nacht die Prinzessin Signora Francesca an der Hand auftritt und den versammelten Gästen mit der Äußerung, dass die Trauung bereits vollzogen sei, die Frau Gräfin von Scharfeneck vorstellt. Man erhebt sich, man erstaunt und freut sich, man jubelt und fragt, doch alles, was man von der Prinzessin und der Gräfin erfährt, ist, dass der Graf wohlauf sei, dass er sich auch in kurzem sämtlichen Herrschaften, die hier die Güte gehabt, sich zu versammeln, zeigen würde. Dass dringende Geschäfte jedoch ihn nötigten, mit der Frühe des nächsten Morgens nach Venedig, wo ihm ein Onkel gestorben sei und er eine Erbschaft zu erheben habe, zurückzukehren. Hierauf, unter wiederholten Glückwünschungen und Umarmungen der Braut, entfernt sich die Gesellschaft. Und mit dem Anbruch des Tages fährt im Angesicht der ganzen Dienerschaft der Graf in seinem Reisewagen mit 4 Pferden wieder ab. 6 Wochen darauf erhalten die Prinzessin und die Gräfin in einem schwarz versiegelten Briefe die Nachricht, dass der Graf Scharfeneck in dem Hafen von Venedig ertrunken sei. Es heißt, dass er nach einem scharfen Ritt die Unbesonnenheit begangen, sich zu baden, dass ihn der Schlag auf der Stelle gerührt und sein Körper noch bis diesen Augenblick im Meere nicht gefunden sei. Alles, was zu dem Hause der Prinzessin gehört, versammelt sich auf diese schreckliche Post zur Teilnahme und Kondolation. Die Prinzessin zeigt den unseligen Brief, die Gräfin, die ohne Bewusstsein in ihren Armen liegt, jammert und ist untröstlich. Hat jedoch nach einigen Tagen Kraft genug, nach Venedig abzureisen, um die ihr dort zugefallene Erbschaft in Besitz zu nehmen. Kurz nach Verfluss von ungefähr 9 Monaten, denn so lange dauerte der Prozess, kehrt sie zurück und zeigt einen allerliebsten kleinen Grafen Scharfeneck, mit welchem sie der Himmel daselbst gesegnet hatte. Ein Deutscher, der eine große genealogische Kenntnis seines Vaterlands hatte, entdeckte das Geheimnis, das dieser Intrige zum Grunde lag, und schickte dem jungen Grafen in einer zierlichen Handzeichnung sein Wappen zu, welches die Ecke einer Bank darstellte, unter welcher ein Kind lag. Die Dame hielt sich gleichwohl unter dem Namen einer Gräfin Scharfeneck noch mehrere Jahre in Neapel auf, bis der Vicomte von P. im Jahr 1793 zum zweiten Male nach Italien kam und sich auf Veranlassung der Prinzessin entschloss, sie zu heiraten. Im Jahr 1802 kehrten beide nach Frankreich zurück. Ende von Sonderbare Geschichte, die sich zu meiner Zeit in Italien zutrug. Über das Universum. Dritte Vorlesung von Alexander von Humboldt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Über das Universum von Alexander von Humboldt. Dritte Vorlesung. Anonyme Vorlesungsmitschrift. Gleichsam die Skizze eines großen Bildes im Umrisse gebend, das nachmals in seinen einzelnen Teilen weiter ausgeführt werden wird, will ich im Allgemeinen die Abteilungen bezeichnen, welche wir durchzugehen haben. Astronomie, Geognosie, Betrachtung des festen Erdkörpers, Klimatologie, Betrachtung der flüssigen Hüllen, Meer und Luft, Geographie der Pflanzen, Geographie der Tiere, Betrachtungen über die Menschenrassen. Bei der Vergleichung unseres Erdkörpers mit den übrigen Planeten desselben Sonnensystems finden wir, dass dieselben sich nicht in allen Verhältnissen ähnlich sind. Die Körper auf unserer Erde sind geeignet, einen dreifachen Zustand anzunehmen, in dem sie entweder starr, tropfbar flüssig oder elastisch flüssig erscheinen. Derselbe Fall kann nun zum Beispiel auf dem Monde nicht stattfinden, dem wir nach der Art seiner Bedeckungen entweder gar keine oder eine von der unsrigen sehr verschiedene Atmosphäre zusprechen müssen. Wenn der Luftdruck auf der Erde am Ufer des Meeres einen Barometerstand von 28 Zoll, Fußnote gleich 760 mm, hervorbringt, so würde derselbe auf dem Monde nur etwa ein Drittel Linie, Fußnote gleich 0,7 mm, betragen. Ebenso müssen wir annehmen, dass auf dem Monde sich keine tropfbare Flüssigkeit befindet, wenigstens keine Meere. Denn da wir durch unsere Fernröhre imstande sind, kleine Flächen auf dem Monde, etwa von der Größe wie Berlin, genau zu beobachten, so finden wir, dass auf demselben nirgend zwei Höhen gleich sind. Die Ebene auf dem Monde können daher keine Flüssigkeiten enthalten, die nach hydrostatischen Gesetzen ein Bestreben haben, sich au niveau zu setzen. Der Mond ist folglich höchstwahrscheinlich starr, wie die Aerolithen, ohne Luft und ohne Wasser. Anders verhält es sich mit den übrigen Planeten, unter denen Jupiter und Saturn durch eine sichtbare parallele Zone ihre dichtere Atmosphäre verraten. Die Kometen scheinen dagegen ganz luftförmige Gebilde, da selbst durch ihren Kern kleine Sterne erblickt werden können. Was wir von der inneren Beschaffenheit des planetarischen Körpers, den wir bewohnen, wissen, beruht auf sehr unsichern hypothetischen Vermutungen. Denn wie gewagt sind die Schlüsse, die wir von den wenigen Fußen der uns bekannten Rinde auf den Durchmesser der Erdmasse 1720 Meilen, Fußnote gleich 12.760 Kilometer, eine Meile gleich 23.000 Fuß, machen müssen. Man glaubte früher annehmen zu können, dass Licht und Organismus in der engsten Verbindung stehe, das Licht zur Hervorbringung eines jeden organischen Lebens erforderlich sei. Lavoisier erklärte daher durch die Behauptung, dass Feuer die organischen Stoffe hervorrufe, auf eine geistreiche Weise die alten skythischen Mythen und die Fabel vom Prometheus. So unleugbar nun aber auch der Einfluss des Sonnenlichts auf die ganze Organisation ist, so hat man sich in der neuesten Zeit dennoch überzeugt, dass auch ohne Licht ein organisches Dasein stattfinden kann. Ein Gegenstand, mit dem ich mich in meiner frühesten Jugend beschäftigt habe. In den tiefsten Bergwerken, selbst solchen, die ohne Zimmerung fortgeführt werden, finden wir unterirdische Pflanzen vegetierend und grüne Keime, selbst phosphoreszierend, in Luftarten, Kohlen- und Wasserstoffgas, die der Vegetation nicht günstig sind. Beim Sprengen uneröffneter unterirdischer Höhlen, in die nie ein Lichtstrahl gedrungen war, hat man die Stalaktiten mit Usneen, einem flechtenartigen Gebilde, überzogen gesehen. Auch in der Tiefe des Meeres, die fast ebenso vollkommen als die Bergwerke jedes Lichtstrahls entbehrt, existieren grüne Vegetabilien. Jenseits der Kanarischen Inseln holte ich aus der Tiefe des Atlantischen Meeres, Fußnote 450 Meter tief, mit dem Senkblei einen vollkommen grünen Fucus herauf, dessen Blätter Ähnlichkeit mit dem Weinlaube haben. Diese Fucusarten, welche in einer Tiefe von 6 bis 800 Fuß, Fußnote 200 bis 250 Meter, üppig vegetieren, dienen zur Bezeichnung der Richtung der Strömungen im Meere. Von ihrem Standort losgerissen, schwimmen sie von einer Breite zur anderen und bilden zusammengetrieben an der Oberfläche des Meeres grüne Inseln. Nach Bouguers Berechnungen in seinem gelehrten Werke über die Verminderung des Lichts beim Durchgang durch flüssige Körper, dringt nach ihrem ursprünglichen Standort kein Lichtstrahl, der nicht 2 bis 3000 Mal schwächer wäre als der Strahl des Mondlichtes. Unsere geringe Kenntnis von der Erde gründet sich allein auf die Beobachtungen, welche in die Rinde derselben eingetriebene Bergwerke uns gestattet haben. Natürlich kann hier nicht die Rede sein von denjenigen Bergwerken, welche auf Hochebenen, wie zum Beispiel auf den mexikanischen Gebirgen, 6, 8, 12.000 Fuß, Fußnote 2600, 2900, 3900 Meter, über der Meeresfläche eingeschlagen sind, sondern nur von solchen, welche mit dem Spiegel des Meeres gleich sind. Bisher hatte man die alten Gruben zu Anzin bei Valenciennes in Belgien 850 Fuß, Fußnote gleich 280 Meter, für die tiefsten gehalten. Herr von Dechen und von Önhausen, soeben von einer geognostischen Reise zurückkehrend, die eine reiche technische und wissenschaftliche Ausbeute gewährt, haben durch barometrische Messungen die Gruben von Baal St. Lambert bei Lüttich 1400 Fuß, Fußnote gleich 450 Meter, tief gefunden. In England an den Küsten von Cornwalls und Cumberland gibt es Gruben, in denen unter dem Meere selbst gearbeitet wird. Umso merkwürdiger, als der ganze Zwischenraum bis zum Meere nur etwa 8 Fuß, Fußnote gleich 2,6 Meter, beträgt. Bei Whitehaven gehen Galerien von 5000 Fuß, Fußnote gleich 1600 Meter, Länge unter dem Meere fort, ohne dass Gefahr damit verknüpft wäre. Ich bin selbst in diesen submarinen Gängen gewesen und habe sie zu meinem Erstaunen keineswegs feucht, sondern vielmehr staubig gefunden, da der Grund des Meeres durch den Druck des Salzwassers wie mit einem dichten Zement überzogen ist. Selbst eine oberflächliche Betrachtung der Rinde unseres Erdkörpers zeigt unverkennbar deutlich die mannigfaltigsten Spuren großer Umwälzungen und zerstörender Katastrophen, welche auf demselben stattgefunden haben. Unter den Versteinerungen, welche uns in den verschiedenartigsten fossilen Organismen die Reste untergegangener Schöpfungen bewahren, finden sich jedoch niemals fossile Menschenknochen. Man hat dies früher zum Teil daher erklären wollen, dass menschliche Gebeine einer schnelleren Verderbnis ausgesetzt wären. Dies hat sich bei genauerer Untersuchung jedoch keineswegs bestätigt. In Ägypten bemerkt man keinen Unterschied unter menschlichen Mumien und denen von Vierfüßern, wovon auch wir uns durch die interessante Sammlung des Herrn Passalacqua überzeugen können. So hat auch Cuvier bei Nachgrabungen, welche vor einigen Jahren in der alten Kirche Saint-Genièvre stattfanden, Knochen von Menschen gesammelt, welche unter Clovis begraben worden sind, und hat ihre Formen noch gut erhalten gefunden. Alles, was man unter den fossilen organischen Resten für Menschenskelette gehalten hat, rührt entweder von einem anderen Tiere her oder es gehört einer neueren Zeit an. Scheuchzers Homo diluvii testis ist von Cuvier für einen Salamander oder Achalotl erkannt worden, zur Gattung Proteus gehörend, so wie die neuerlich bei Marseille aufgefundenen angeblichen Menschenknochen für Abdrücke von Meerröhren. Bei Köstritz sollten sich Menschenknochen in alten Gebirgslagern vorgefunden haben. Nach den sehr genauen Untersuchungen des um die Prätefaktenkunde so verdienten Herrn von Schlottheim zu Gotha ist diese Behauptung aber mehr als zweifelhaft. Alle wahrhafte Menschenknochen sind entweder durch Erdfälle verschüttete oder in alten Berggebäuden zurückgebliebene oder in einer Inkrustation eingehüllte Kadaver. Dies gilt auch von den auf Guadeloupe entdeckten versteinerten Menschengerippen, von denen eines durch den Admiral Cochrane nach England gebracht worden. Es ist dies ein ziemlich wohl erhaltenes Skelett, doch ohne Kopf und rechten Arm, ohne Zweifel von einem Menschen. Dergleichen Gerippe kommen auf Guadeloupe häufig vor und werden von den Einwohnern Galibi, wahrscheinlich eine Korruption von Karibi, genannt. Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Skelette alle in der Richtung von Ost nach West liegen, was auf die Vermutung führt, dass vielleicht ein alter karibischer Kirchhof zugrunde liegen kann. Das Gestein, in welchem diese Reste vorkommen, ist ein Kalksteinkonglomerat mit vielen vom Meere ausgeworfenen Lithophyten und Madreporen, durch einen kalkigen Zement verbunden. Ähnliche Gebilde sind dem ganzen Archipel der Antillen gemein und den Negern auf Kuba unter dem Namen Macon Bon Dieu bekannt. Man findet darin oft in 24 Fuß, Fußnote gleich 7,8 Meter, Tiefe, die Trümmer von Gefäßen, sogar Mörser, Keulen, Äxte und andere Arbeiten von Menschenhand. Bei den ungewissen Vermutungen, welche selbst die uns bekannte, dünne äußere Erdschicht unseres Planeten noch stets veranlasst, sollten wir uns der Untersuchungen über ihren Kern vielmehr ganz enthalten. Aber schon Montaigne sagt, wir haben ein schwaches Gesicht und viel Neugier, und es ist uns unmöglich, nicht in diese verschlossene Tiefe dringen zu wollen. Die nach dem Innern der Erde zunehmende Temperatur, deren Annahme nicht mehr zu den Hypothesen gehört, veranlasst uns zu interessanten Schlüssen über den Zustand des Erdkerns. Man hat Zweifel erhoben gegen die Beobachtung der in den Bergwerken beider Erdteile mit zunehmender Tiefe sich konstant vermehrenden Wärme. Man hat sie herleiten wollen von niedersinkenden, sich verdichtenden und also wärmeentbindenden Luftschichten. Man hat sie der Menschennähe, der Wirkung des bergmännischen Geleuchtes zuschreiben wollen. Aber abgesehen davon, dass die geringe Erwärmung, welche die Gegenwart der Menschen und der Grubenlichte, die sich genau berechnen lässt, hervorbringt, nicht in Verhältnis steht mit dem Grade der zunehmenden Wärme, so haben neuerlichst die Versuche des geistreichen Physikers Arago alle Zweifel auf das Vollkommenste gehoben. Tief erbohrte Quellwasser, sogenannte artesische Brunnen, sind wärmer befunden worden, je größer die Tiefe ist, aus der die Wasser aufsteigen. In Artois hat man die aus einer Tiefe von 400 bis 600 Meter über dem Wasserspiegel emporquellenden Gewässer 4 bis 5 Grad wärmer gefunden. Hier ist jeder Verdacht einer äußeren Einwirkung entfernt, Die Wasser bringen die Wärme mit sich, welche sie durch die lange Berührung mit den Gesteinmassen in verschiedener Tiefe erhalten haben. Laplace hat berechnet, dass mit der Tiefe von 30 Meter, etwa 100 Fuß, die Wärme um 1 Grad Reaumur, Fußnote gleich 1,25 Grad Celsius, zunimmt und demgemäß in einer Tiefe von 30 bis 40 Meilen, Fußnote gleich 220 bis 300 Kilometer, selbst Gusseisen schmelzen müsste. Die neueren Ansichten der Physiker und Geognosten, und zwar der beobachtenden, nicht leer hypothesierenden Geognosten, scheinen somit den alten Mythos vom Pyriphlegeton und von Hephaistos allverbreiteter Werkstätte ins Leben zurückgerufen zu haben. Welche Zweifel man auch, trotz der gerechten Verehrung, die dem großen Laplace gebührt, gegen die numerische Gewissheit seiner Rechnung erheben kann, so steht eine so merkwürdige und fast allgemein anerkannte Tatsache doch unstreitig mit dem in Verbindung, was die vulkanischen Erscheinungen uns lehren. Es scheint mir nämlich wahrscheinlich, dass dieselben aus einer sehr einfachen Ursache, aus einer steten oder vorübergehenden Verbindung zwischen dem Innern und dem Äußern unseres Planeten entstehen. Diese Beobachtungen lehren zugleich, wie, unabhängig von der Schiefe der Ekliptik im frühesten, gleichsam jugendlichen Zustand der Erde, Tropentemperatur und Tropenvegetation unter jeglicher Zone entstehen und so lange fortdauern konnten, bis durch Wärmestrahlung aus der erhärteten Erdrinde und durch allmähliche Ausfüllung der Gangklüfte mit heterogenen Gesteinmassen sich ein Zustand bildete, in welchem, wie Fourier in seinem tiefsinnigen Werke gezeigt hat, die Wärme der Oberfläche und des Luftkreises nur von der Stellung des Planeten gegen einen Zentralkörper, die Sonne, abhangt. Nach Fourier kann sich die Temperatur in 30.000 Jahren nicht um 1 Grad vermindern. Ende von Über das Universum, dritte Vorlesung von Alexander von Humboldt. Die Maschine des Theodulos Energeios von Karl Grunert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Maschine des Theodulos Energeios von Karl Grunert. »Und ich glaube nun beinahe, dass Rabbi Ben Akiba recht hat«, sagte mein Freund Hinze. Wir standen in seinem Laboratorium. Mein Freund hatte soeben die verblüffend kühne Behauptung aufgestellt, dass das geheimnisvolle Radium und die radioaktiven Stoffe lange vor Madame Curie schon einmal entdeckt worden seien. »Und wer war der geheimnisvolle Entdecker?« »Ein griechischer Gelehrter, Theodulos Energeios«, antwortete mein Freund. »Und das Wunderbarste an seiner Entdeckung scheint mir, dass er wahrscheinlich gar keine Ahnung von seinem wundersamen Funde gehabt hat, ja, darüber weggestorben ist, ohne ihre eigentliche Bedeutung erkannt zu haben.« »Wenn Sie sich etwas weniger geheimnisvoll äußern würden, lieber Freund, konnte ich mich nicht enthalten zu bemerken, würde es für die Sache selbst und für mein Verständnis entschieden besser sein.« »Schön«, entwiderte Freund Hinze, »ich weiß aber auch im Voraus, dass Ihnen die ganze Sache unsinnig erscheinen wird, wenn ich Sie mit dem Namen nenne, den Theodulos Energeios ihr gegeben hat. Er gehört leider zu den sonderbaren Käuzen, die da glauben, das Perpetuum mobile erfunden zu haben.« Ich wandte mich enttäuscht ab. »Sehen Sie«, sagte mein Freund lächelnd, »ich wusste es. Mir ging es ja ebenso. Aber ich freue mich, dass ich trotzdem der merkwürdigen Geschichte näher getreten bin und mit Ihrer Hilfe bis auf den Grund zu kommen hoffe. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Entdecker etwas ganz anderes entdeckt, als er selber glaubt. Kolumbus hat sein Lebtag gemeint, die Küste Indiens gefunden zu haben, und hatte doch eine neue Welt entdeckt. »Aber ein Perpetuum mobile kann nur ein Unkundiger zu erfinden glauben«, warf ich verächtlich ein. »Seien wir nicht zu stolz«, sagte mein Freund, Als die ersten Nachrichten von der Entdeckung des Radiums und seiner schier unerschöpflichen Energieabgabe durch die Welt schwirrten, tauchten in so manchem Kopfe unserer naturwissenschaftlich geschulten Generation die alten Träume von der Möglichkeit eines solchen Perpetuum mobile wieder auf. Deswegen lasse ich mir den alten Theodulos Energeios nicht schelten. »Und welche Arbeit leistet denn diese wunderliche Maschine?« fragte ich spöttisch. »Sie ist nach dem Berichte ihres Erbauers eine Universalmaschine. Sie liefert je nach der Einschaltung Wärme, Licht, Elektrizität oder chemische Arbeit. Also eine Idealmaschine, wie wir sie auch in unseren Tagen immer noch sehr gut brauchen könnten.« »Ja«, bestätigte mein Freund. »Und wie wir sie bisher in kleinen, eben nur in einem einzigen Stoffe der Welt, im Radium vor uns haben.« Ich mochte wohl immer noch ein sehr ungläubiges Gesicht machen, denn der Freund setzte hinzu, »Ich erzähle, was ich gehört habe. Wie viel davon in Wahrheit geleistet wird, kann ich freilich nicht sagen.« »Aber woher haben Sie denn überhaupt die Nachricht von dem Perpetuum mobile des Theodulos Energeios, lieber Freund?« »Von ihm selber?« »Also nicht aus einer wissenschaftlichen Schrift?« »Aus einem Manuskripte des Theodulos Energeios.« »Und wie sind Sie dazu gekommen?« »Ich habe es gefunden.« »Wie gefunden? Aber wo?« »Unter alten Papieren. Theodulos Energeios ist seit 100 Jahren tot.« Abermals starrte ich meinen Freund erstaunt an. »Hören Sie zu, lieber Freund, ich will nicht länger mit Ihnen Versteck spielen. Sie wissen, dass mir der amtliche Auftrag wurde, die wissenschaftliche Hinterlassenschaft Professor Bambergs für das hiesige Naturwissenschaftliche Institut zu sichten. Der Mann hat zeitlebens die seltsamsten und kostbarsten Apparate und Konstruktionen zusammengebracht. Merkwürdige Dinge finden sich darunter. Beim Durchstöbern der Kataloge, Beschreibungen und dergleichen stieß ich auf ein altes Manuskript in griechischen Lettern, Neugriechisch, und darin beschreibt Theodulos Energeios, das Schriftstück stammt aus dem Jahre 1808, ausführlich seine Entdeckung und gibt auch eine, leider fast verblichene, sehr schlecht erhaltene Zeichnung der aufgrund seiner Entdeckung erbauten Maschine. »Eine Mystifikation«, warf ich zweifelnd ein. »Durchaus nicht, lautere Wahrheit. Das Manuskript trägt nämlich einen später hinzugefügten Anhang, worin die Behörde Athens beglaubigt, dass der Verfasser des Schriftstücks, eben unser Theodulos Energeios, den jedermann als einen rüstigen 50er gekannt habe, plötzlich zum schneeweißen, zitternden Greise geworden sei und dass man auf seinen Wunsch bei seinem Tode die von ihm konstruierte Maschine an einer verborgenen Stelle seines Gartens vergraben habe. »Sonderbar. Und seine Maschine? Ruht sie noch in klassischer Erde?« »Nein«, entgegnete mein Freund mit geheimnisvollem Lächeln. »Und wo ist sie geblieben?« »Sie steht heute unter dem ausrangierten Apparatengerümpel, das wir auf dem Boden des Professor Bambergschen Laboratoriums gefunden haben.« »Haben Sie sie schon gesehen?« »Ja. Das heißt, die Kiste, in der sie verborgen wurde.« »Nun, und?« fragte ich in großer Spannung. »Gestern habe ich eine schwere, dick mit Eisen beschlagene Kiste entdeckt, auf deren Deckel ein vergilbter Papierstreifen klebt, mit der gleichen Aufschrift, wie sie das Manuskript trug.« »Und wann gedenken Sie, die geheimnisvolle Kiste zu öffnen, lieber Freund?« »Wollen Sie mir dabei helfen?« »Selbstverständlich, selbst auf die Gefahr hin, dass uns der alte Grieche noch nach 100 Jahren an der Nase führt.« »Das hoffe ich nicht, aber auf etwas anderes muss ich Sie vorher aufmerksam machen. Für mich ist es sicher, dass zwischen der Maschine des Theodulos Energeios und seinem plötzlichen Greisentum ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Das Dynamin, so heißt nämlich der Stoff, den er als unerschöpflichen Generator in seiner Maschine verwendet, ist meines Erachtens nichts anderes als eine höchst energische radioaktive Substanz, und ihre verderbliche Strahlung hat ihn vorzeitig seiner körperlichen Kraft und Gesundheit beraubt. Wir wissen zwar noch nichts über die Wirkung größerer Radiomengen auf den menschlichen Körper, aber es ist sicher anzunehmen, dass sie diejenige der Röntgenstrahlen gewaltig übertreffen wird. Unser Experimentieren mit der geheimnisvollen Maschine birgt also eine Gefahr in sich, umso unbekannter und unberechenbarer, als die Wissenschaft bisher kein Beispiel für das Arbeiten mit so großen Mengen radioaktiver Stoffe kennt. Dabei muss ich Ihnen doch mitteilen, wie sich Theodulus Energeius diese von ihm zu spät erkannte organismuszerstörende Wirkung seines Dynamins zu erklären versucht hat. Er entnahm seiner Brieftasche ein Blatt. Hier, lesen Sie bitte. Ich habe Ihnen die Stelle, es ist der Schluss seines Manuskripts, aus der Übersetzung abgeschrieben. Und ich las. Darum fing meine Maschine plötzlich an, langsamer zu gehen. Nicht das Dynamin also war die Quelle seiner bisher ununterbrochenen Tätigkeit gewesen, sondern ich selbst. Meine Lebenskraft setzte und hielt die Maschine in Gang. Und nun, das Öl auf meiner Lebenslampe zu versiegen begann, versagte auch die kunstvoll erdachte Maschine. Mein Dynamin war kein Generator lebendiger Energie, sondern nur ein Transformator. Vom Kapitale meines Organismus hatte die gefräßige Maschine die Kosten ihres Betriebes bestritten. Ich, Thor, habe in Wahrheit meine Entdeckung mit meinem Leben erkauft. Wenn die kunstreiche Maschine in wundervollem Rhythmus schwank, daß mein trunkenes Auge sich nicht satt zu sehen vermochte an dem Spiel ihrer glitzernden Wellen und Scheiben und Räder, wenn sie mit unerschöpflicher Fülle je nach Wunsch Licht oder Wärme oder Elektrizität oder chemische Umwandlungen lieferte, mein Leben pulsierte in ihr, meines Daseins Faden haspelte sich ab auf ihrer rastlos sausenden Spule. Ich, Thor, ich blinder, stolzer Thor, ein Spielzeug der Parzen hab ich gebaut. Über Nacht bin ich plötzlich um mein Leben betrogen worden. Mein entsetztes Auge sieht plötzlich in einem Winkel meiner stillen Werkstatt sie alle drei hocken, Klotho, Lachesis und Atropos. Und schon hebt Atropos die grausige Schere. Damit brach das Manuskript ab. Ich gab es meinem Freunde zurück. »Nicht wahr?« sagte er lächelnd, »für einen trockenen Gelehrten viel Phantasie. Eine zufällige Störung im Gange seiner Maschine und die schließlich eintretende lähmende Wirkung langdauernder Radiumbestrahlung so poetisch in Zusammenhang zu bringen. An dem alten Theodulus Energeius ist ein Dichter verdorben. Aber wir haben ja die Mittel, uns gegen die schädliche Wirkung der Beta- und Gammastrahlen zu schützen. Ich frage Sie daher, wollen Sie mir helfen, die Maschine des Theodulus Energeius auszupacken und in Betrieb zu setzen?« Freund Hinze sah mir gerade ins Gesicht. Um keinen Preis der Welt hätte ich in diesem Augenblicke Nein sagen mögen, so unbehaglich mir auch bei der ganzen Sache zumute war. »Ich will«, sagte ich. »Ich hatte es erwartet«, antwortete mein Freund. »Wann wollen wir beginnen?« fragte ich nun in nervöser Ungeduld. »Morgen früh, lieber Freund.« »Aber warum nicht noch heute?« »Heute bin ich nicht ganz Herr meiner Zeit, leider, so sehr ich Ihre Neugier verstehe und teile. Also, morgen früh.« Damit trennten wir uns. Ich hatte eine schlechte Nacht. Die Maschine des Theodulus Energeios spukte in meinen Träumen. Deutlich erblickte ich die nie gesehene vor mir. Über die Wand des Zimmers vor mir breitete sich ein riesiges Netz feiner Fäden, und in der Mitte des verwirrenden Gewebes hing wie eine ungeheure Spinne ein sausendes und schnurrendes Ungetüm mit funkelnden Augen. Gierige Fangarme schossen gleich züngelnden Schlangen aus dem schwarzen Körper hervor und haschten nach mir. Und sie packten mich, so sehr ich mich auch sträubte und wehrte, und rissen mich heran an das schnaubende Ungetüm, immer näher, immer näher. Und als ich dicht herangekommen war, sah ich plötzlich aus all dem dunklen Gewirr ein bleiches Menschengesicht auftauchen. Und dieses Antlitz hatte zwei furchtbare Augen. Unter ihrem steinernen, entsetzlichen Blicke starb mein letzter Widerstand. Schweißgebadet erwachte ich. Es war Morgen. Ich kleidete mich an und ging zu meinem Freunde, wenn ich offen sein soll, sehr zögernd, sehr in Gedanken. Freund Hinze hatte bereits die schwere, eisenbeschlagene, ziemlich umfangreiche Kiste in das Laboratorium schaffen lassen. Ich begrüßte ihn und erzählte ihm meinen Traum. Er lächelte eigen. »Ungefähr denselben hätte ich Ihnen auch erzählen können«, sagte er dann. »Messen Sie ihm irgendeine besondere Bedeutung bei? Haben Sie Ihren Entschluss geändert? Fürchten Sie sich vor der Maschine des Theodulos Energeios?« »Gewiss nicht. Aber ganz soll man solche inneren Warner doch nicht missachten.« »Das unterschreibe ich. Mit aller Vorsicht wollen wir zu Werke gehen. Wir sind ja gewarnt durch den Entdecker selber. Sein Dynamin ist gewiss kein harmloser Körper. Deshalb habe ich hier für Sie und mich Schutzkleidungen besorgt, wie sie bei längerem Arbeiten mit Röntgen und Radiumstrahlen nötig sind, den mit Bleiplättchen dicht benähten Schutzkittel, die bleierne Gesichtsmaske und die Handschuhe aus Aluminiumgewebe.« Damit legte er sich seinen Strahlenschützer an, und ich tat das Gleiche. Ich musste doch lachen, als ich uns beide so maskiert erblickte. »Ans Werk«, sagte Freund Hinze. Wir traten an die Kiste heran. Hinze deutete auf die vergilbte Aufschrift. »Der Kasten ist zwar ein Kubus, der auf jeder seiner Flächen gleich sicher zu ruhen vermag, aber die Aufschrift deutet wahrscheinlich doch die Seite an, die zuletzt geschlossen wurde.« Und schon hatte er Hammer und Stemmeisen ergriffen und begann, den Deckel zu lüften. Mir wurde doch etwas schwül dabei. Aber mein Freund arbeitete unbeirrt weiter, und bald war der Deckel ringsum gelöst und ließ sich abheben. Da lag das unheimliche Ding vor uns, in einer Umhüllung aus Papier und Leinwand, beides vergilbt von der Länge der Zeit. Vorsichtig hoben wir sie aus der Kiste heraus und entfernten stückweise die Hüllen. Das Herz klopfte mir, und auch Freund Hinzes Hände zitterten, als die letzte fiel. Das also war die Maschine des Theodulos Energeios aus hundertjähriger Verborgenheit wieder ans Licht gebracht. Ein fast zierlich zu nennender Apparat, beinahe überall metallisch geschlossen. Eine entfernte äußerliche Ähnlichkeit mit einem der heutigen großen Elektrizitätszähler für Wechselstrom erhielt er durch eine Reihe von Zifferblättern an seiner Vorderseite. Unbeweglich ruhten die Zeiger auf ihren weißen Scheiben, in hundertjähriger Ruhe. »Was nun?« fragte ich, nachdem wir von allen Seiten den Apparat betrachtet hatten. Nach der Beschreibung ihres Erbauers, damit brachte mein Freund ein ziemlich umfangreiches Heft zum Vorschein, befindet sich mitten in der Maschine der Dynaminbehälter. »Dabei möchte ich doch fragen«, warf ich ein, »was der Erfinder über die Herkunft dieses geheimnisvollen Stoffes Dynamin verrät.« »Leider sind seine Aufzeichnungen gerade über diesen Punkt, der mich schließlich am meisten interessierte, sehr lückenhaft. Er sagt nur, dass er nach jahrelangem Suchen im Kaukasus ein Mineral entdeckt habe, aus dem, ich zitiere wörtlich, sich durch Ätzen und Glühen ein metallisches Pulver abschied, dem an Glanz und Gewicht kein Metall der Erde gleichkam. Von dem Dynaminbehälter aus gehen leitende Verbindungen nach allen Teilen des Apparates.« »Und die Zifferblätter? Welche Bedeutung mögen sie haben?« Freund Hinze zeigte auf die linke der vier mit einer Kreisteilung versehenen Scheiben. Ich folgte seinem deutenden Finger und entdeckte unter ihr, in das Metall graviert, ein paar griechische Buchstaben. »Thermos«, buchstabierte ich. »Und unter der nächsten steht Phos«, setzte mein Freund hinzu. »Wärme und Licht also messen die Angaben dieser beider Zifferblätter«, sagte ich. »Aber unter dem dritten und vierten Kreise fehlt eine solche Angabe.« »Ja«, fuhr Hinze fort, »unter dem dritten und vierten finden sich ein paar eingravierte Zeichnungen. Die eine stellt eine Spindel dar, die andere eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt.« »Was soll die Spindel?« fragte ich verwundert, und der Schluss des Manuskripts fiel mir wieder ein, mit den drei Parzen, die den Lebensfaden abspinnen. »Der alte Theodulos Energeios war ein origineller Kauz und liebte das Seltsame«, antwortete mein Freund. »Die vornehmen griechischen Frauen zu den Zeiten Homers benutzten Spindeln aus Bernstein. An diesen Bernsteinspindeln hafteten beim fleißigen Gebrauche die Fasern des Flachses fest, weil der Bernstein elektrisch wurde.« »Elektron«, »Elektrizität«, rief ich rasch aus, und ohne Hinzes Bestätigung abzuwarten, setzte ich mit aufblitzendem Verständnis hinzu, »nun finde ich auch die Gedankenbrücke zum Zeichen des vierten Zifferblattes. Die zum Ringe geschlossene Schlange findet sich als Symbol der Ewigkeit auf vielen ägyptischen Denkmälern. Ägypten, das uralte Chemi, ist die Heimat der Alchemie. Chemie soll das letzte Zeichen bedeuten. Habe ich es getroffen?« Mein Freund nickte. »Wenn ich nicht Ihre Vorliebe für das alte Ägypten kennte, müsste ich eigentlich diese Kombinationsgabe bewundern«, sagte er dann lächelnd. Dann fuhr er fort, »was der Apparat liefert, wissen wir also, wenn wir nur erst wüssten, wie er liefert. Vielleicht ist ja jede der vier Seiten, die Maschine ist auf nahezu quadratischer Grundfläche montiert, zur Abgabe einer der vier Energien bestimmt«, sagte ich. »Der Gedanke scheint einleuchtend«, erwiderte mein Freund, »aber ins Innere der Maschine kommen wir damit noch immer nicht hinein.« »Und doch spricht der alte Theodulos Energeios von dem Spiel der Wellen und Räder und Scheiben, das ihn so manches Mal entzückt habe.« »Freilich, freilich«, antwortete mein Freund nachdenklich. »Und das Manuskript, die Zeichnung? Gibt sie keinen Aufschluss?«, fragte ich weiter. Mein Freund antwortete nicht. Sein Auge haftete wie gebannt auf den Zifferblättern der Maschine. »Was sehen Sie?« »Haben Sie sich die anfängliche Zeigerstellung gemerkt?«, fragte er zurück. Ich verneinte, aber ich ahnte, was er meinte. Starr betrachtete nun auch ich die weißen Scheiben. Aber es war doch wohl nur eine Augentäuschung gewesen. Unbeweglich standen die vier Zeiger, wie seit 100 Jahren. Nein, nicht unbeweglich. Langsam, ganz langsam wanderte der Zeiger des Zifferblattes, unter dem das Symbol der Ewigkeit stand. »Die Maschine arbeitet«, sagte mein Freund flüsternd zu mir. »Sie geht, nach 100-jährigem Stillstand, geht von selbst.« »Vielleicht hat sie überhaupt noch nicht stillgestanden«, setzte ich ebenso hinzu. »Und wenn das Dynamin ein radioaktiver Stoff ist, wäre dies ja auch nichts Unmögliches. Nur schade, dass wir so gar nichts von ihrer Arbeit zu sehen bekommen.« Wir traten näher an den sonderbaren Apparat heran. Wie gebannt starrten wir auf die weißen Scheiben, und mir war, als ob von der Maschine des Theodulos Energeios rätselhafte magnetische Anziehungskräfte ausgingen. Ich vermochte mich nicht wieder loszureißen. Eine sonderbare Willenlosigkeit, wie beim Beginn einer Hypnose, eine wohlige Mattigkeit, ein einlullendes Gefühl lässigen Behagens erfüllte mich. Und plötzlich vernahm ich ein rhythmisches Klopfen aus dem Innern der Maschine, ein helles metallenes Klingen. Und mit einem scharfen Klappen fiel mit einem Male die metallische Umhüllung der Maschine auf allen vier Seiten herab. Das Innere des geheimnisvollen Wunderwerks lag plötzlich vor uns. Und da war der durchsichtige Behälter mit seiner schimmernden Masse, da waren die glitzernden Räder und Wellen und Scheiben, die einst das stille Entzücken des alten Theodulos Energeios gewesen waren. Und immer schneller, immer rasender schienen sich die funkelnden Glieder dieses Zauberwerkes zu bewegen. Ja, es war, als ob blitzende Strahlen aus allen Teilen seines Mechanismus heraussprühten. Ich konnte mich nicht satt sehen an dem wundersamen Spiel. Freund Hinze aber forschte anhand der alten Zeichnung, die er seiner Brusttasche entnommen hatte, nach den Geheimnissen der inneren Konstruktion. Und seine sichere, unbeirrte Ruhe, die ich so oft bei unseren gemeinsamen, zuweilen gefährlichen Experimenten bewundert hatte, ließ ihn die unheimliche Maschine ebenso kühl und systematisch untersuchen wie einen beliebigen anderen Apparat. Seine Festigkeit gab mir die meine wieder. Unter jedem der vier Zifferblätter fanden wir ein vorher verdecktes Elfenbeinknöpfchen. Freund Hinze drückte das erste nieder. Der Zeiger des darüberstehenden Zifferblattes begann zu wandern, aber sonst schien sich nichts an dem Gange der Maschine zu ändern. Und doch, die eine der sich drehenden Scheiben verlangsamte allmählich ihre Bewegung. Nun stand sie plötzlich still, und im gleichen Augenblicke war es mir, als ob eine flammende Glut mein Gesicht versenkte. »Strahlende Wärme«, rief ich aus, vom Apparat zurückprallend, und mein Freund empfand das Gleiche. Rasch drückte er das zweite Knöpfchen nieder. Eine Lichtflut brach da plötzlich aus der Maschine hervor, wie aus dem Fokus eines riesigen elektrischen Scheinwerfers, dass wir geblendet die schmerzenden Augen schließen mussten. »Den dritten Knopf«, rief ich, die Augen noch mit der vorgehaltenen Hand schützend, »das ist ja, als ob man in die Sonne selber sähe.« Aber mein Freund zögerte. »Wir kennen nicht die Höhe der elektrischen Spannung, die der Apparat zu erzeugen vermag«, sagte er nachdenklich. »Wir wollen uns nicht den Entladungen der Maschine unnötig aussetzen.« Damit übersprang er den dritten Knopf der Maschine und drückte auf den letzten, der den Apparat auf chemische Wirkung einstellte. Und da geschah etwas Seltsames, das unsere beiderseitige Aufmerksamkeit so sehr fesselte, dass wir uns selbst und die ganze sonderbare Lage vergaßen. Der Dynaminbehälter stand durch gläserne Verbindungsröhren mit einer Anzahl kugelförmiger Vorlagen in leitendem Zusammenhange. In dem Augenblicke, als Freund Hinze den vierten Knopf niederdrückte, trübte sich die eine der durchsichtigen Fiolen. Ein feiner, wolkiger Dunst erfüllte sie, der immer dichter und dichter wurde. Plötzlich bildeten sich an der durchsichtigen Wandung Tropfen, die immer zahlreicher wurden, und schließlich fast die Hälfte der Vorlage mit einer leicht beweglichen, scheinbar lebhaft siedenden, schwach opalisierenden Flüssigkeit anfüllten. »Was mag das für ein chemischer Stoff sein, der sich da vor unseren Augen bildet?« fragte ich. Mein Freund zuckte die Achseln und wollte eben etwas erwidern. Da ertönte ein betäubender Knall, der uns auf Minuten die Besinnung raubte. Als wir uns wiederfanden, heil und unverletzt, fielen unsere Blicke auf den geheimnisvollen Apparat. Er stand, scheinbar unberührt, noch auf seinem alten Platze. Noch immer wanderte der Zeiger. Aber die eine der gläsernen Vorlagen war durch die Explosion von dem Dynaminbehälter losgerissen und in Stücke zerschmettert worden. »Woher kam die Explosion?« fragte ich den Freund. Er antwortete nicht. Sein Auge hing wieder an dem Apparat. Hatten wir doch unrichtig experimentiert? War die Übergehung der elektrischen Vorrichtung der Maschine doch ein Fehler gewesen, der ihre Energie zu rasch gesteigert hatte? Oder war in der Maschine noch von früher her ein Kraftvorrat aufgespeichert, der ihr nun verderblich wurde? Ich weiß es nicht. Dicht vor mir, auf dem Fußboden, lag ein größeres Stück der zersprungenen Fiole. Ich bückte mich, um es aufzuheben. Dabei lockerte ich meine Gesichtsmaske. Ich nahm sie ab, um besser beobachten zu können. Mit einem Ausruf der Verwunderung gab ich das Bruchstück meinem Freunde. Die ganze Innenwand des Scherbens war mit phosphoreszierenden Kristallen übersät. Und diese Kristalle lebten. Unaufhörlich änderten sie Form und Größe, wuchsen und wanderten. Es gelang meinem Freunde, einen der größten schnell beweglichen Kristalle mit der Pinzette zu fassen. Er legte ihn in seine hohle Hand. Aber auch hier wechselte das wunderbare Gebilde unaufhörlich seine Lage. Er fasste den Kristall mit den Fingerspitzen. »Er ist elastisch«, rief er, ihn mir in die Hand legend. Ich prüfte ihn auch und schloss die Hand fest zusammen. Mir war, als ob ich ein lebendes Etwas in den Fingern hielte, das sich gegen die Einsperrung sträubte. Da faßte mich plötzlich mein Freund am Arme und sagte, wie von einem Schreck ergriffen, »Wissen Sie, was sich in diesen Kristallen aufgespeichert hat, die uns das verunglückte Experiment lieferte?« »Nun, was?« Er sah mich nochmals ernstprüfend an. Dann führte er mich vor den kleinen Spiegel, der über der Waschvorrichtung des Laboratoriums hing. Da sah ich mich, plötzlich um Jahre gealtert. Und als die Maske vom Antlitz des Freundes sank, da entdeckte ich auch bei ihm die gleichen verräterischen Zeichen. Leben war in den hüpfenden Kristallen aufgespeichert. Leben von unserem Leben, Sein von unserem Sein, Kraft von unserer Kraft. Der alte Theodulos Energeios hatte doch recht gehabt. Trotz aller unserer Schutzmaßregeln gegen die radioaktiven Stoffe hatte sich an uns beiden die verderbliche Wirkung der Maschine wiederholt. Uns beiden zugleich hatte die unheimliche Maschine ihre Energie entnommen, aus den Lebenskräften unserer Organismen durch Vermittlung des rätselhaften Dynamins die Triebkraft ihres Mechanismus gesogen. Und ich dachte an die Schlusszeilen aus dem Manuskripte des alten Theodulos Energeios von den Parzen und ihrem Spielzeug und an meinen sonderbaren Traum. Leben von unserem Leben. War die Maschine des gelehrten alten Griechen es wert, dass wir zu ihrer Untersuchung dieses unersetzliche Kapital daran gegeben hatten? Ich will darüber nicht rechten. Und schließlich gleicht nicht eine jede unserer Tätigkeiten und Beschäftigungen ein wenig der Maschine des Theodulos Energeios? Spinnen sie nicht alle schneller oder langsamer den kostbaren Faden unseres Lebens ab, bis die Parze die Schere hebt? Und die geheimnisvolle Maschine? Sie steht noch immer in einem verschlossenen Seitenkabinett des Naturwissenschaftlichen Instituts und wartet. Wartet auf neue Opfer. Ende von Die Maschine des Theodulos Energeios von Karl Grunert. Welke Blätter von Alexander Lange Kjellan. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jesse. Welke Blätter von Alexander Lange Kjellan. Man kann müde werden, wenn man lange ein einzelnes Bild betrachtet. Aber man muss es werden, wenn man deren viele betrachtet. Deshalb werden die Augenlider so schwer in den großen Galerien. Und deshalb sind die Sitzplätze dort so dicht besetzt wie ein Omnibus am Sonntag. Glücklich der, welcher Selbstüberwindung genug hat, um aus der großen Mannigfaltigkeit eine kleine Anzahl Bilder zu wählen, zu denen er täglich pilgern kann. Auf diese Weise kann man, ohne dass die Aufseher es merken, sich eine kleine Privatgalerie aneignen, welche man ganz für sich allein hat, obgleich sie in den großen Sälen verteilt ist. Alles, was nicht zu dieser Privatsammlung gehört, sinkt herab zu bloßer Vergoldung und Leinwand. Eine Dekoration, an welcher man auf seinem Wege vorbeiwandelt, die aber das Auge nicht ermüdet. Dann und wann geschieht es, dass man ein Bild entdeckt, welches man bis jetzt übersehen hat, das man aber nach näherer Besichtigung mit in die engere Auswahl aufnimmt. So vergrößert sich die Sammlung stetig, und so ist es denkbar, dass man durch systematische Durchführung dieser Methode eine große Bildersammlung zu einer Art Privateigentum macht. Aber gewöhnlich hat man keine Zeit. Es gilt, sich schnell zu orientieren. Man macht im Katalog ein Kreuz neben den Bildern, welche man zu annektieren gedenkt. Gerade so, wie der Forstmann seine Bäume bezeichnet, wenn er durch den Wald geht. Diese Privatsammlungen sind natürlich sehr verschiedener Art. Oft sucht man in ihnen vergebens nach den großen, anerkannten Meisterwerken, während man ein kleines, unbeachtetes Bild auf dem Ehrenplatze findet. Und um das wunderliche Arrangement in vielen dieser kleinen Sammlungen zu begreifen, tut man am besten, wenn man sich von dem führen lässt, welcher die Auswahl getroffen hat. Hier nun ein Bild aus einer solchen Privatgalerie. In einem Winkel des Salon von 1878 hing ein Bild von dem englischen Maler Mr. Everton Sainsbury. Es erregte durchaus keine Aufmerksamkeit. Es war weder groß noch klein genug, um die banale Neugierde zu fesseln. Auch fand sich weder in Farbe noch Manier eine Spur der modernen Extravaganz. indem man daran vorüberging, sandte man ihm einen wohlwollenden Blick, denn es machte einen harmonischen Eindruck, und das Sujet war einfach und leicht fasslich. Es waren zwei Liebende, die ein wenig uneinig geworden waren. Und das Publikum lächelte, während jeder in seinem stillen Sinne an diese reizenden, kleinen Zwistigkeiten dachte, die so stürmisch und so kurz sind. Sie entstehen aus den unglaublichsten und verschiedensten Ursachen, aber sie endigen unter allen Umständen mit einem Kuss. Und doch sammelte dies Bild sich nach und nach eine kleine Gemeinde. Man konnte sehen, dass es schon in mehrere Privatsammlungen aufgenommen war. Wenn man dem bekannten Winkel zusteuerte, fand man den Platz oft von einer einzigen Person besetzt, die in tiefe Gedanken versunken dastand. Es waren Menschen der verschiedensten Art, aber alle bekamen sie vor diesem Gemälde den gleichen Gesichtsausdruck. Es war, als würfe es einen fahlen, gelblichen Widerschein. Trat man dann näher, so pflegte der Beschauer sich gern zu entfernen. Es war, als könne nur einer zur Zeit dies Kunstwerk genießen, als wäre man am liebsten allein mit demselben. In einem Winkel des Gartens, dicht an der hohen Mauer, steht eine offene Laube. Sie ist einfach aus grünen Latten zusammengesetzt, die einen großen Bogen mit einer Rückwand bilden. Die ganze Laube ist mit wildem Wein bedeckt, der sich von der linken Seite auf das gewölbte Dach zieht und in langen, schwanken Zweigen rechts herunterhängt. Es ist im Spätherbst. Die Laube hat schon ihr dichtes Laubdach verloren. Nur die äußersten, feinen Stängel des wilden Weins haben ihre Blätter noch behalten. Und bevor sie abfallen, schenkt der Sommer ihnen vor seinem Scheiden alle die Farben, welche ihm übrig geblieben sind. Und wie leichte Girlanden roter und gelber Blüten hängen sie noch eine Zeit lang da und schmücken den Garten mit der schwermütigen Pracht des Herbstes. Rundumher auf der Erde liegen die abgefallenen Blätter. Und gerade vor der Laube hat der Wind mit dem größten Fleiß die schönsten derselben zu einem kleinen, runden, zierlichen Grabhügel zusammengewirbelt. Die Bäume sind schon kahl geworden, und auf einem nackten Zweig sitzt der kleine Gartensänger mit der rotbraunen Brust, selbst wie ein welkes Blatt, und wiederholt unermüdlich die Laute, deren er sich noch von seinem Frühlingssang her erinnert. Das einzig Üppige auf dem ganzen Bilde ist der Efeu. Denn der Efeu ist wie die Sorge. Er hält sich Sommer und Winter frisch. Er kriecht mit seinen weichen Fühlhörnern daher, er legt sich in die kleinsten Spalten. Er drängt sich durch die unscheinbarsten Öffnungen. Und erst wenn er groß und stark geworden ist, merken wir, dass er sich nicht mehr ausrotten lässt. Und dass er unerbittlich fortfährt, das ganze Gebäude zu zerstören. Aber der Efeu ist auch wie die wohlerzogene Sorge. Er bedeckt sein Zerstörungswerk mit schönen, glänzenden Blättern. Und die Menschen lächeln mit strahlendem Angesicht, indem sie tun, als wüssten sie nicht, dass sie unter efeubedeckten Ruinen umherwandeln. Mitten in der Laube sitzt ein junges Mädchen auf einem Strohstuhl. Ihre beiden Hände ruhen im Schoße. Sie sitzt mit gesenktem Haupte da, und ein seltsamer Ausdruck liegt auf dem hübschen Gesicht. Es ist nicht so sehr Kränkung oder Zorn, noch weniger gewöhnliches Schmollen, das aus diesen Zügen spricht. Nein, es ist vielmehr eine ungeheure, bittere Enttäuschung. Sie sieht aus, als stände sie im Begriff, etwas zu verlieren, ohne die Kraft zu besitzen, es festhalten zu können. Als welke auch für sie etwas dahin. Er, der sich mit einer Hand auf ihren Stuhl stützt, fängt an zu begreifen, dass die Situation ernster geworden ist, als er geglaubt. Er hat alle Mittel versucht, um den ursprünglich so unbedeutenden Streit beizulegen und vergessen zu machen. Er hat Vernunft gepredigt. Er hatte es mit Scherzen versucht. Er hat um Verzeihung gebeten und hat sich gedemütigt. Vielleicht sogar mehr, als er wollte. Aber alles vergebens. Nichts scheint imstande, sie aus der halbtoten Stimmung zu reißen, in welche sie versunken ist. Deshalb beugt er sich mit einem Ausdruck der Angst über sie. Aber du weißt doch, dass wir im Grunde so viel voneinander halten. Weshalb entzweien wir uns dann so leicht und sind so bitter und so böse miteinander? Aber, Liebste, das Ganze war doch im Anfang so unbedeutend. Gerade deshalb, erinnerst du dich, was wir uns gesagt haben? Wie wir miteinander wetteiferten, um die Worte zu finden, von denen wir wussten, dass sie am tiefsten verletzen würden? Oh, zu denken, dass wir die Kenntnis, die wir voneinander haben, dazu benutzen, um die Stellen ausfindig zu machen, wo die bösen Worte am meisten verwunden. Und das nennen wir Liebe. Liebste, nimm es doch nicht so feierlich, antwortete er, indem er einen leichteren Ton anzuschlagen versuchte. Wenn die Menschen sich noch so lieb haben, so kommen doch Augenblicke, wo sie uneinig sind. Das kann nun einmal nicht anders sein. Doch, doch, rief sie, es muss eine Liebe geben, für welche ein Streit unmöglich ist. Oder auch ich habe mich getäuscht, und das, was wir Liebe nennen, ist nichts anderes als... Zweifle nicht an der Liebe, unterbrach er sie eifrig. Und in warmen, beredten Worten schilderte er das Gefühl, das den Menschen veredelt, indem es uns lehrt, Nachsicht mit den Schwächen des anderen zu haben, das uns die höchste Glückseligkeit schenkt, indem es uns trotz aller kleinen Zwistigkeiten mit dem schönsten Bande vereint. Sie hatte ihm nur halb zugehört. Ihr Blick war über den welken Garten geschweift. Sie hatte die schwere Luft des sterbenden Pflanzenlebens eingeatmet. Und sie hatte des Frühlings gedacht, der Hoffnung und der allmächtigen Liebe, die dahinwelkt wie eine Blume im Herbst. »Welke Blätter«, sagte sie ruhig, und indem sie sich erhob, stieß sie mit dem Fuße all die schönen Blätter auseinander, welche der Wind mit so viel Mühe zusammengetragen hatte. Sie ging die Allee hinauf, welche zum Hause führte. Er folgte ihr in geringer Entfernung. Er schwieg, denn er fand keine Worte. Ein müdes Gefühl von Angst und Ermattung bemächtigte sich seiner. Er fragte sich selbst, ob er sie noch erreichen könne oder ob sie schon 100 Meilen fern sei. Sie ging mit gesenktem Haupte und blickte auf die Blumenbeete. Da standen die Astern wie zerrissene Papierblumen auf Kartoffelkraut. Die Georgien hingen mit ihren dicken Krämerköpfen an den geknickten Stängeln. Und die Stockrosen hatten kleine, verkümmerte Knospen an der Spitze und große, nasse, verfaulte Blüten unten am Stängel. Und Bitterkeit und Enttäuschung bemächtigten sich ihres jungen Herzens. Während die Blumen dahinstarben, reifte sie dem Winter des Lebens entgegen. So verschwanden sie oben in der Allee. Aber der leere Stuhl blieb in der welkenden Laube stehen, während der Wind die Blätter wieder geschäftig zu dem kleinen Grabhügel zusammentrug. Und im Laufe der Zeit setzen wir uns alle nach der Reihe, auf den leeren Stuhl in einem Winkel des Gartens und starren auf einen kleinen Grabhügel welker Blätter. Ende von Welke Blätter. Der Michel und sein Todfeind von Ludwig Ganghofer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Michel und sein Todfeind von Ludwig Ganghofer. Ihre Namen, wie sie im Taufbuch stehen, darf ich nicht nennen. muß auch verschweigen, wo die Geschichte spielte. Denn der Michel, so soll der Jäger heißen, sagte mir damals, »Geld halten's feins moi, sonst künd' mir nobel in de schlimmerstig gämmer.« Und ich fühlte nicht das Verlangen, als Ankläger aufzustehen, wo kein Richter war. Nach dem Strafrecht ist ja die Sache schon längst verjährt, der Michel hätte also nichts Ernstliches mehr zu befürchten. Aber was ich da erzähle, könnte doch hinausklingen in das kleine Dorf, in dem der alte Weißkopf mit Behagen seine Pension verzehrt. Das würde dann ein böses Gerede absetzen, und ich möchte dem Michel in der gemütlichen Runde seiner sinkenden Lebenstage keine Schlemastik verursachen, denn ein Mörder war er nicht, obwohl er mordete. Schon der erste Abend, den ich mit dem Michel in der Jagdhütte verlebte, ist mir in schwüler Erinnerung geblieben. Noch heute, nach 26 Jahren, wenn ich an diesen Abend denke, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Ich hatte damals, nach meinem letzten Universitätsjahr, eine Jagderlaubnis in einem der wildreichsten Reviere unserer Berge. Ende Juli, an einem regnerischen Nachmittag, kam ich in dem Dorfe an, in dem der Forstmeister wohnte. Obwohl es in Strömen schüttete, ließ mir die Glut meines jungen Jagdeifers keine Ruhe, und ich wollte noch vor Abend hinauf ins Gemsrevier. Der Michel wurde mir als führender Jäger zugeteilt, ein langer, sehniger Bursch mit einem derben und gutmütigem Gesicht, dem nach Art der Mongolenbärte ein dicker, brauner Schnauzer über die Mundwinkel hing. Im Wirtshaus verproviantierte ich mich flink für ein paar Hüttentage, dann nahm der Michel den schweren Rucksack auf den Rücken, und unter dem Schutz der Wettermäntel marschierten wir los. Ein nasses Vergnügen, dieser Aufstieg. Ich hatte so viel mit meinem triefenden Mantel und dem glitschigen Weg zu schaffen, dass ich zum Plaudern nicht sonderlich aufgelegt war. Der Michel aber machte immer wieder den Versuch, mir die Zeit zu vertreiben, und als er gelegentlich stehen blieb, um zu rasten, und hinunterblickte in das grau vernebelte Waldtal, sagte er, »Gestern haben's den Lindelmeier heimgebracht, an meinigen Kameraden.« »Heimgebracht? Wieso?« »Schluss hat der halt gemacht. Wissen's, an der Lungelsucht hat er labriert. Und da hat er sie gestern a Kügel aufgebelzt aufs richtige Fleckel. Jetzt hat er sei Fried. Ist a braver Mensch gewesen, rechter handsamer, ja.« Ich wollte mich umblicken nach dem Jäger, der mit einem kurzen Ja über allen Schmerz eines zerstörten Lebens hinübersprang. Aber da rann mir die grüne Lauge meiner neuen Hubertuskappe über das Gesicht, und ich hatte Arbeit, um Augen und Nase wieder trocken zu bekommen. Auch war das Thema, das der Michel da angeschlagen hatte, nicht besonders erquicklich. Darum ließ ich es ruhen. Bei den schlechten Wegen dauerte der Aufstieg länger, als ich gerechnet hatte, und wir kamen in die finstere Nacht hinein. In der Hütte fanden wir die kleine Hängelampe völlig ausgebrannt, kein Tropfen Petroleum war in der Kanne, und so mußten wir im Dunkeln sitzen und unser Nachtmahl bei dem Glutschein verzehren, der aus dem Schürloch des eisernen Kochherdes glostete. In der winzigen Stube war eine Hitze zum Ersticken, die auf den Herdstangen trocknenden Kleider und Mäntel verursachten einen abscheulichen Dunst, aber das Rasten im Trockenen tat mir wohl, die Hoffnung auf gutes Wetter und einen ergiebigen Pirschtag vergoldete meine Laune, und während der Michel sich auf die hölzerne Bank legte, streckte ich mich behaglich auf die Seegrasmatratze des Bettes. »Gute Nacht, Herr!« »Gute Nacht, Michel«, sagte ich gähnend und zog die wollene Decke über den Hals. Wie süß mir die Ruhe in allen Gliedern prickelte. Doch als ich schon zu duseln anfing, spürte ich plötzlich unter meinem Rücken etwas Feuchtes. »Michel, da muß es hereingeregnet haben. Die Matratze ist ganz nass.« »Ha, na, da hat's net eingeregnet. Das Dach ist gut. Das wird halt blöd sein.« »Blut?« Erschrocken fuhr ich in die Höhe. »Naja. Auf engerer Liegestatt, da hat sie gestern der Lindelmeier erschossen.« Den Sprung, den ich aus dem Bett machte, hättet ihr sehen sollen. Und wie ein Narr hinaus zur Stube. Vom Ekel geschüttelt, riss ich mir draußen das Hemd herunter und ließ mir vom heiligen Petrus den nackten Rücken waschen. »Jessas, jessas«, brummte der Michel verdrießlich, »wie komm ma denn so horkli sein? Blüert is halt blüert. Wenn er Gamsbock schworst, da graust er na doch a net.« Um keinen Preis der Welt hätte ich die Nacht in dieser Stube zugebracht. Schaudernd, in den feuchten Mantel gewickelt, blieb ich unter dem vorspringenden Hüttendach im Freien sitzen. Der Michel redete mir immer zu, daß ich gescheit sein sollte. Schließlich aber gab er die nutzlose Mühe seiner Überredungskünste auf, ging in die Stube zurück, breitete seinen Wettermantel über die Matratze und legte sich drauf. Ich konnte ihn schnarchen hören bis zum Morgen. Den hat das Blut nicht geniert. Als das Frühlicht dämmerte, übersiedelten wir in eine andere, 2 Stunden entfernte Hütte. Die Jagd aber wollte mich nicht mehr freuen. Doch der Michel lachte immer, als hätte er in seinen 35 Jahren was Lustigeres nicht erlebt, und das wurde für ihn zu einer Art von Sport, mich immer wieder zu fragen, »Herr Doktor, haben's an drückenen Buckel?« Ich mußte dem Michel das verbieten, denn ich konnte mich an diese fidele Frage nicht gewöhnen. Im Laufe jenes Sommers habe ich mit dem Michel noch manchen Pirschgang gemacht, doch in der feuchten Hütte habe ich niemals wieder geschlafen. Mit dem Michel aber bin ich gut Freund geworden. Er war ein vorzüglicher Jäger mit einer ruhelosen Aufmerksamkeit in den huschenden Augen. Auch sonst ein Mensch, mit dem sich's auskommen ließ, einer, mit dem man lustig über alles schwatzen konnte. Nur von seinem Todfeind durfte man mit dem Michel nicht reden, vom Schmied Bartel, wie ich den andern nennen will. Wenn dieser Name klang, wurde der Michel völlig ein anderer Mensch, seine Gestalt krümmte sich zusammen, wie die Katze den Buckel aufzieht, wenn der große Hund kommt, die eingekniffenen Augen bekamen einen starr funkelnden Blick, und fliegende Hitzen gingen dem Michel über die aschfarbene Stirn. Dabei hatte er eine typische Redensart. »Herrgott, Sakre, den Kerl wann ja mal!« Den Rest dieses Gedankens verschluckte er immer, und mehr war aus dem Michel nicht herauszubringen. Aber vom Forstmeister erfuhr ich, daß der Schmied Bartel seit Jahren im Verdacht wäre, ein Wilddieb zu sein, und zwar von den gefährlichsten einer. Er trieb sein Handwerk nach § 11, der bekanntlich lautet, nicht erwischen lassen. Die Jäger hatten um seinetwillen Verdruß und Ärger an allen Enden und Ecken des Reviers. Und noch etwas anderes hatten sie, Sorge um ihr Leben. Da konnte hinter jedem Baum, hinter jedem deckenden Fels eine unerwartete Kugel herausfliegen. Und jetzt verstand ich sie erst, diese blitzende, rastlose Aufmerksamkeit, die in Michels huschenden Augen war, wenn wir in der Dämmerung miteinander pirschten. Eines Vormittags, ehe wir zu Berg steigen wollten, saß ich mit dem Michel im Extrastübchen des Wirtshauses, ich in der Aussicht auf gute Jagd und der Michel in fideler Laune, denn er hatte einen kapitalen Hirsch bestätigt und wußte, daß es an einem guten Trinkgeld nicht fehlen würde, wenn der Geweihte sein Testament machte. Da trat ein Bursch in die Stube, ein paar Jahre über die 30 und gut gekleidet, ein bisschen stutzerhaft, wie die Schlierseher Komödianten in der Stadt umherlaufen, wo sie gastieren. Auch gut genährt war er und brauchte schon einen weiten Hosenbund, aber an seinen lässigen Bewegungen merkte man gleich, daß sich eine eiserne Kraft hinter ihnen verbarg. Das glattrasierte, mit 3 großen Blatternarben gezeichnete Gesicht hatte gerade nichts Unsympathisches. Diese ruhigen, wasserblauen Augen gefielen mir sogar. Wie scharf mußten sie sehen, denn die Pupillen, die schwarz in diesem Blau saßen, waren so klein wie Stecknadelköpfe. Ohne zu grüßen, setzte er sich an das andere Ende unseres Tisches, legte die Ellenbogen auseinander und musterte mit gemütlichem Schmunzeln bald den Michel, bald wieder mich. Mit diesem Schmunzeln verdarb er es bei mir, und fragend sah ich den Michel an. Der hatte plötzlich seine gute Laune verloren und redete kein Wort mehr. Als ich diesen aufgezogenen Buckel sah, diesen harten, lauernden Blick und diese fliegenden Hitzen auf Michels kalkiger Stirne, da wußte ich gleich, das muß der Schmied Bartel sein. Der Michel in seinem Schweigen trank immer häufiger, doch immer nur mit kleinem Schluck. und wenn er das Bierglas auf den Tisch zurückstellte, zitterte ihm die Hand. Als es leer war, schlug er mit der Faust auf die Tippglocke, die vor ihm stand. »Mareidel«, rief er der Kellnerin zu, »an Schnaps bringst ma.« Und der andere sagte mit seinem gemütlichen Schmunzeln, »Mir bringst dann Champagni, Geld.« Die Kellnerin zeigte ein wütendes Gesicht. »Bartel, da machst das Saus, sie kommst.« »Ach so«, fragte der andere in seiner lächelnden Ruhe, »hab ich scho einmal lebes net zahlt? Geh, mein Champagni bringst mir, mir leid's so an.« »Wart du, der Wirtin, sag ich's«, und das Mädel surrte zur Türe hinaus. Der Schmied Bartel begann einen Ländler leise vor sich hin zu pfeifen und betrachtete dabei der Reihe nach die Hirschgeweihe, die am braunen Getäfel hingen. Den Michel sah er gar nicht mehr an. Der sprang aber plötzlich auf wie ein Verrückter, und seine Stimme kreischte vor Zorn. »Du, willst mir Rebes?« »Ih«, verwundert sah der andere an dem Jäger hinauf, und die kleinen Pupillen seiner wasserblauen Augen wurden nur noch kleiner. »Was dreinfällt?« Der Michel schien den Verstand verloren zu haben und wollte losdreschen, aber da hatte ich ihn schon an der Joppe erwischt und riss ihn zurück. Im gleichen Augenblick erschien auch die Wirtin, eine kleine, magere Person, so schwächlich, dass der Schmied Bartel sie mit einem Schnaufer zur Tür hätte hinausblasen können. »Bartel«, sagte sie mit einem messerscharfen Stimmchen und deutete nach dem Loch, das der Zimmermann gemacht hatte. »Staub aus!« Ohne ein Wort zu sagen, erhob sich der Bursch und verließ die Stube. Die Macht des ewig Weiblichen. Der Michel aber krampfte die Fäuste zusammen, daß er ganz weiße Knöchel bekam. »Haben Sie's net gesehen? S Pech hat er noch hinter den Ohr wascheln, wo er sie beim wildern Larven der mit anpickt. Herrgott Sakra, den Kerl war nie einmal!« Den Rest dieses Gedankens verschluckte er wieder. Das wußte ich jetzt, wenn die beiden sich da droben im Bergwald einmal begegnen, dann geht nur einer vom Fleck, der eine, der mit dem krummen Finger der Flinkere ist. 2 Jahre später sollte mich ein böser Zufall zum Zeugen der Abrechnung machen, die in der Sonne eines schönen Morgens diese beiden Todfeinde miteinander hielten. Seit einer Woche hauste ich mit dem Michel hoch droben über dem See in einer Jagdhütte. Am Samstagabend mußte der Jäger ins Dorf hinunter, um seinen Wochenrapport zu erstatten. Weil er am folgenden Morgen nicht zurück sein konnte, bis es Schusslicht wurde, machten wir aus, daß ich für mich allein einen Pirschgang unternehmen sollte, während der Michel seinen Rückweg zu einem Spegaliermarsch durch die tiefer liegenden Wälder zu benützen gedachte, die an Sonnen- und Feiertagen gern von ungeladenen Jagdgästen besucht wurden. Dann wollten wir uns auf der Seeplatte treffen. Es war ein herrlicher Morgen, so reich an geheimnisvollem Reiz und zärtlich flüsternden Farben, daß ich bei unersättlichem Schauen ganz der Jagd vergaß. Als die kommende Sonne ihre Rosenglut über die steinernen Zinnen hinhauchte, alle die schweigsamen Wipfel der Zirben umgoldete und in den weißen Tauperlen die feurig blitzenden Seelchen weckte, schwammen aus der Tiefe gerade die sanften Glockentöne herauf, die drunten im Dorf zur Frühmesse riefen. Wie köstlich fein das in der Stimmung war! Zu solcher Stunde, wenn die Natur im keuschen Glanz der Frühe alle ihre Schönheit vor dir entschleiert wie ein Weib, das dich liebt, zu solcher Stunde rinnen dir merkwürdige Dinge durch Blut und Sinne, durch Kopf und Herz. Da glaubst du allem ungelösten Rätsel des Lebens wie ein Wissender gegenüberzustehen. Da lächelst du, und alles Denken ist in dir wie der silberne Lauf einer klaren Quelle. Aber was mag sich wohl in dieser köstlich feinen Stimmung der Hirsch gedacht haben, der auf 30 Gänge vor mir stand, ohne dass ich ihn sah, und der mich erst durch den Lärm seiner Flucht auf sich aufmerksam machte? Und als ich dann hinauskam in die Seewände und dem steil hinunterstürzenden Gefels zu Füßen den See da drunten liegen sah, wie einen großen dunklen Smaragd, im Filigran der steinernen Ufer, da vergrämte ich noch einen Gemsbock, der pfeifend über die Wand hinaufsauste. Die gute Pirschzeit war noch nicht vorüber, aber mich lockte die Jagd nicht mehr. Und da war auch schon die Seenplatte, eine grün gepolsterte Felsnase, die sich wie ein kleiner Erker hinaushob in die Luft. Ich legte das Fernrohr und die Büchse ins Gras, breitete den Wettermantel in die Sonne und ließ mich nieder, um auf den Michel zu warten. Als ich meine Zigarette anbrannte, klang der Hall eines fernen Schusses weit draußen in der Leitenwand, die mit schwindelnder Steile hinunterfiel nach dem See, in hohen Stockwerken von schmalen grünen Bändern durchzogen und gesprenkelt mit kleinen Waldflecken, auf denen niedere Latschenstauden und kümmernde Fichten um ihr bisschen Leben rangen. »Der Michel hat einen andern Weg genommen«, dachte ich mir, »und hat auf irgendein Raubwild geschossen.« Eine Weile spähte ich über die Leitenwand hinaus, ob nicht der Michel irgendwo daherkäme. Dann guckte ich wieder hinunter in die wundersame Tiefe und blies in Träumen den Rauch der Zigarette vor mich hin. Die Sonnenstrahlen, die da drüben durch alle Scharten der Berge breit hervorbrachen, spannten sich wie goldene Stege über den Kessel, in dem der See gebettet lag. Bei mir herüben, auf der Sonnenseite, war alles ein Schimmer und Glast. Drüben aber waren die Wände und Wälder versunken unter dunstigem Schattenblau, wie eine Welt, die noch nicht fertig ist. Da weckte mich das Geklapper flinker Schritte. Der Michel kam, aber nicht von der Leitenwand, sondern von der entgegengesetzten Seite. »Hab scho gehört«, rief er mich an, »liegt der Biss, oder haben's gefehlt?« »Aber Michel, war denn der Schuss nicht von Ihnen? Ich hab ja doch gar nicht geschossen.« »Herrgott Sakra!« Von hinten schob er den Hut in die Stirn. »Da haben wir Lumpen im Revier!« Und an wen er dachte, das merkte ich gleich, denn er machte den krummen Buckel und hatte keinen Tropfen Blut mehr im Gesicht. Wie der Blitz huschte sein spähender Blick über alles Sichtbare hin. Das war kein Mensch mehr, so muß der Blick eines Tieres sein, das den Wolf in der Nähe wittert. Sich duckend sprang er zu mir, warf sich auf die Knie, fragte flüsternd, in welcher Richtung ich den Schuss gehört hätte, und zischelte, »Schau's, das Horn kommen! Jetzt kann ich einer nimmer brauchen, jetzt muß sie Durst machen!« Ich wollte schon in Eile mein Zeug zusammenraffen, als drüben in der Leitenwand das Rollen und Sausen fallender Steine klang. Und bei einem der kleinen Waldflecke, die wie Vogelnester an den Felsen hingen, meinte ich etwas Bewegliches zu entdecken. Während ich mit zitternden Händen das Fernrohr auseinanderzog, hörte ich hinter mir einen keuchenden Laut, und was ich im Glase hatte, alles gaukelte, die mageren Bäumchen, das graue Gestein, die niederen Latschen und der näher steigende Mensch da drüben, über dessen Kopf die Läufe eines Gemsbockes hinaufstarrten, den er im Rucksack schleppte. Mit der einen Hand klammerte er sich immer an die Latschen und Felsen an, in der anderen hielt er, wie schussfertig, die Büchse. Alle paar Schritte blieb er stehen und drehte den Kopf. Der Gestalt nach meinte ich ihn zu erkennen, aber das Gesicht war von einer schwarzen Maske aus Drahtgeflecht bedeckt und mit einem Wulst von Rosshaaren umhangen. »Michel«, wollte ich sagen, aber da warf mich der Luftdruck eines Schusses, der mir dicht am Ohr vorbeigegangen, fast zu Boden, und der Mensch in der Leitenwand, der machte einen meterhohen Sprung und verschwand. Mir wurde übel, und wie in einem Nebel sah ich, daß der Michel in der Faust die rauchende Büchse an den Rand der Platte vorsprang und mit gestrecktem Hals auf das Rollen und Gepolter lauschte, das immer weiter hinunterrasselte gegen den See. Dann drehte er das Gesicht zu mir und sagte, »Da fallt doa no abi. Ob jetzt ist der Gamsbock sein wert oder der Bartel?« Das Grauen schüttelte mir alle Glieder. »Michel, um Gottes Willen, wie kann man denn einen Menschen so niederschießen?« Der Michel gab keine Antwort, sondern guckte wieder und lauschte in die Tiefe, in der es still geworden. Dann sagte er, »Jetzt muß sie allweil um mich steigen. Kunnt ja möglich sein, dass er nur schnauft. Und da konnst dein Menschen doa nit liegen lassen.« Er sprang von der Platte auf einen steinernen Sockel hinunter, und während er in die Leitenwand einstieg, schob er eine frische Patrone in die Büchse. Es würgte in mir, ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten, und dennoch trieb es mich hinter dem Michel her. Aber langsam ging es, und den Michel sah ich schon nie mehr. Nach einer Weile hörte ich ihn rufen, »Ein Schwurs hab ich scho«. Dann schrie er, »Bartel! He, Bartel! He! Sei gescheit und gib an, bald du nur konnst!« Nun Stille. nur manchmal das Rollen kleiner Steine. Und jetzt ein Laut des Erbarmens. Jesses, da liegt er! Von dem Felsband, über das ich mich vorwärts krabbelte, konnte ich hinuntergehen auf den Fleck, der den Bartel im Sturze aufgefangen hatte. Was mit Gerassel in die Tiefe gefahren, das war nur der Rucksack mit dem Bock gewesen. Ganz ruhig lag der Bartel auf dem Rücken, mit der linken Hand an eine Latschenstaude geklammert. Die Joppe war ihm halb über die Schulter gezogen und die Drahtmaske war von dem bleichen Gesicht gerissen, in dessen wasserblauen Augen noch das Leben glänzte. Und jetzt kommt das Merkwürdige, um dessen Willen ich diese Geschichte erzähle. Ob alle meine Leser das verstehen werden? Auch mir, der ich mein halbes Leben mit dem Volk der Berge teilte, ist das in 23 Jahren nicht völlig verständlich geworden. Da liegt ein Sterbender, und sein Mörder steht vor ihm, zwei Menschen, in denen der aus Lebenssorge entstandene Hass seit Jahren gebrannt hat, wie das Feuer in der Esse brennt, wenn der Blasbalg getreten wird. Und nun ratet, was diese beiden Menschen sich zu sagen hatten. Ich sah, wie sich der Michel, die beiden Hände auf seine nackten Knie gestützt, über den anderen hinbeugte und hörte ihn fragen, in einem gutmütig freundlichen Ton, »Was meinst denn, Bartel? Fehlt's weit?« Und der andere mit der Stimme eines Gesunden sagte, »Bis horm taucht mir langt's aber nimmer, kunst mir scho an Gefallen tun, wenn mir den Pfarrer aufjohlen tatst. Aber freilich gern i lauf, was sie laufen kon. Vergelt's Gott, und bis sie der Pfarrer wird die Macht, konnste sein Vater gleich sagen. Freilich, ja. Der Michel wollte davon und besann sich. Wart, i tu dir nur etwas. Mit seinen eisernen Händen riss er einen großen Rasenbrocken von der Felswand und legte ihn dem Bartel mit der Grasseite auf die rote Brust. »Wurst, dus hebt's blüht auf.« »Meinst?« »Ja, dus hat mir einer gesagt einmal, aber schön statthalten muß die Geld. I tummel mich scho, für Gott derweil.« Und während der Michel durch die Felswand hinausstieg, so flink, als hätte er das Trottoir einer städtischen Promenade unter den Schuhen, rief er zu mir herauf, »Steigen's ab, wie Herr, und bleiben's hocken bei Herrn, sonst kunt'r Langweil haben. In 4 Stund, Morni, bin i da mit dem Pfarr.« Alles Entsetzen, das in mir gezittert hatte, war für einen Augenblick überwunden von einem fassungslosen Staunen über diese beiden Menschen, für die alles Geschehene eine selbstverständliche und erledigte Sache war, über die es kein Wort mehr zu reden gab. Doch als ich zu dem Grasband hinunterkam und den Sterbenden und sein rinnendes Blut in der Nähe sah, packte mich das Grauen wieder. Er stöhnte ein wenig und wollte mit der rechten Hand nach seinem Nacken greifen. Mühsam brachte ich's heraus. »Kann ich Ihnen was helfen?« »A bissl a Mieskunst mir einischieben und das Knack, so a Stornel, des druckt mi so.« Mit der einen Hand raffte ich das Moos zusammen, mit der anderen klammerte ich mich an einen Felszacken, denn der Platz war bedenklich. Und so schmal war der Fleck, daß ich am Bartel nicht vorbei konnte, sondern über ihn hinübersteigen mußte, um zu seinem Kopf zu kommen. Als ich mich bückte, das Moosbüschel zwischen den Händen, wollte sich der Bartel aufrichten, um mir die Sache zu erleichtern. Das Rasenpflaster, das ihm der Michel auf den Einschuß gelegt hatte, kollerte ihm über die Brust herunter, und da schien es, als wäre dem Bartel plötzlich zwischen den Rippen etwas entzweigegangen. Die Augen quollen ihm starr aus den Höhlen, seine Fäuste machten noch einen Zuck nach dem Herzen, lautlos fiel er zurück, die Arme schlugen wie Blei auf die Steine, der Körper fing zu rollen an, leblos nur vom Gewicht seiner Schwere. Und bevor ich in meinem Schreck noch zugreifen konnte, glitt der Tote über den Rand des Felsens hinaus, umprasselt von Steinen, die seine Reise in die Tiefe mitmachten. »Michel!« begann ich wie irrsinnig zu schreien. »Michel! Michel! Michel!« Nach einer Weile kam der Jäger hastig durch die Wand hereingestiegen. Nicht mein Schrei, sondern das Gepolter der Steinlawine hatte ihn zurückgerufen. Als er mich sah, tat er einen Schnaufer der Erleichterung und guckte über die Wand hinunter. »Hat's den Bartel abgerissen? den Namen betonte er. Da braucht der Korn Pfarrer nimmer. Der Michel nahm den Hut ab und bekreuzigte sich. Muss er halt selm schauen, wie er mit dem Herrgott füreinand kommt. Er warf die Joppe ab und streifte die Schuhe von den nackten Füßen. Da haben wir jetzt der grobs Stück Arbeit. Himmi Herrgott Sakrament. Mit ruhiger Vorsicht kletterte er über die Felswand hinunter. Um dieses Blut nicht mehr sehen zu müssen, stieg ich aus der Felswand hinaus. In einer engen Steinrinne setzte ich mich nieder. Das dauerte lange, bis der Michel wiederkam. Damals meinte ich, es wäre eine Ewigkeit, aber es waren nur 3 Stunden. Plötzlich stand er vor mir, die Joppe über der Schulter, in der einen Hand die Büchse, in der anderen die klobigen Schuhe. Von den wundgerissenen Füßen tropfte ihm das Blut, sein eigenes. »Jetzt liegen's alle zwei benannt«, sagte er, »der Bock und der Bartel, und das macht er alleweil so unser See. Das Korn nimmer auf viel Last, da wird derner Suchen net viel bedeuten, sauberer hätt's net aufgehen, Kinder.« Mit einem Grasbüschel wischte er das Blut von den Füßen und schlüpfte in die Schuhe. »Schauen wir horm zu!« Tief atmend zog er die Joppe an, trocknete sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Gesicht, nahm die Patronen aus der Büchse und sah mir fest in die Augen. »Geld halten's feins moi, sonst kunnte mir nobel in schlemmastig gemmer. Die danketen Leutzen alleweil die Mehren, da weißt nie, wie dran bist.« Ich brachte kein Wort heraus. Und dieser Heimweg zur Hütte war eine böse Sache für mich. Die Nachwehen der Aufregung kochten in mir, daß ich alle paar hundert Schritte zu einem bitteren Heiligen beten mußte. Überall hatte der Michel eine Quelle zur Hand, und immer lief er und brachte mir Wasser in seinem Hut. Schließlich verging ihm bei dieser Krankenpflege aber doch die Geduld, und verdrossen murrte er vor sich hin, »Malefiz Stadtleut verfluchte, was ma da allwill für Scherei hat!« Doch er besänftigte sich wieder und rüttelte mich zutraulich am Arm. »Aber, so stellen Serner doa bis zu Vernunft, ja. Ist doch gescheiter, mir zwei Gängern horn, und der ander liegt rund. Weil uns der andern der specht hätt, mons, der hätt Springinker und gemacht. Da hätt's halt geheißen, so oder i, wien's halt troffen hätt. Na, na, sammer zufrieden, jetzt haben wir unser Ruhe.« Diese Logik, der ich nicht widersprechen konnte, beruhigte mich ein wenig. Ich sagte nichts mehr, und schweigend marschierte der Michel hinter mir her. Aber dann hatte er zu seiner Logik noch einen Nachtrag zu machen. »Ein nagelneue Doppelbüchs hat er gehabt. Da hätte uns alle zwore sehen, Kinder. A feins Querl, des hat mi feind kreut, weil ich's einschmissen hab müssen in See.« Nun blieb er still. Erst als wir in die Nähe der Hütte kamen, wachte er aus seiner nachdenklichen Stimmung auf und sagte, »Jetzt ist rum der Leich ja noch gemmer. Du es werden Fuchsen da trennt. Wissen's, an der Schmieden, da hängt der mordsmäßige Freundschaft. De war nehm alle mit der Leich gange. Ja, a schöns Begräbnis hätt er haben, Kinder, wenn er in der Ordnung gestorben war.« 3 unbehagliche Tage blieb ich noch in der Hütte und tat es, weil der Michel das aus triftigen Gründen für nötig hielt. Als ich am Mittwochabend hinunterkam ins Dorf, mußte ich vor dem Forstmeister mein Gewissen erleichtern. Der erschrak zuerst, dann kratzte er sich hinter den Ohren und fing zu schimpfen an, aber nicht auf den Michel. Den ganzen Abend redete er in mich hinein und erzählte mir die Geschichte von einem Dutzend Jägern, die man kalt im Bergwald gefunden hatte, mit einer Kugel im Rücken oder mit dem Posten im Bauch. Aber von einem Wilddieb, der zu Gericht gegangen, um sich als Mörder zu bekennen, hätte man noch nie was gehört. Im Gesetz, da muß es freilich heißen, der Jäger darf sich nur wehren. Aber wenn der Jäger, sobald es ans Wehren geht, schon ein toter Mann ist und Weib und Kind hat, was dann? Bis nach Mitternacht schwatzte der Forstmeister immerzu, bald heiß, bald wieder ruhig. Aber mit seiner 5-stündigen Rede sagte er mir auch nichts anderes, als was der Michel mit 5 kleinen Worten gesagt hatte. »Geld halten's feiß moi.« Als die Woche zu Ende ging, begann man in der Schmiede einen zu vermissen. Wo hätte man ihn suchen sollen? Auf 10 Stunden in der Runde war jedes wildreiche Revier ein Lieblingsaufenthalt des Bartel gewesen. Von allen Jägern der Nachbarschaft stand jeder unter dem Verdacht, dass er den Bartel für ernannt gebracht hätte. Nur den Michel ließ das Geschwätz in Ruhe. Denn im Dorfe wussten sie, der Michel hatte einen Jagdgast zu führen, und so ein bequemer Stadtfrack will nicht nur auf die Pirsche geführt sein, sondern will auch seine Schuhe geschmiert bekommen. Da hat der führende Jäger keine Zeit für andere Dinge. Erst nach 14 Jahren sah ich den Michel wieder, ein lustiger Kerl, gesund und frisch wie das rechte Leben. Und jenen ruhelos huschenden Blick, den hatten seine Augen ganz verloren. Mit gemütlichem Behagen guckte er hinein in die Welt und in den Wald, und niemals sprach er zu mir auch nur mit einer Silbe von jenem roten Sonntag. Dann bin ich ihm nimmer begegnet. Vergangenes Jahr, an Ostern, las ich in der Zeitung, dass er in Pension gegangen, in den verdienten Ruhestand, wie sie das amtlich nennen. Und da nun gedruckt ist, was ich hier erzählte, wer weiß, ob da nicht ein Zufall dem Michel das Buch in die Hände spielt? Das Gesicht, das er dazu machen wird, kann ich mir ungefähr denken. Vor allem wird der Michel verwundert dreingucken, wenn er merkt, dass ich an dieser Geschichte nicht ganz verstanden habe, wie Todfeinde miteinander reden müssen, wenn dem einen die Kugel des anderen zwischen den Rippen sitzt. Und dann wird er mit der Faust auf den Tisch hauen und wird schimpfen: »Herrgott Sakra, hat Rall doch sein Maul nicht halten, Kinder! Malefiz Stadtleut verfluchte!« Ende von »Der Michel und sein Todfeind« von Ludwig Ganghofer. Die Pflanzen des Dr. Cinderella von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Pflanzen des Dr. Cinderella. Siehst du, dort die kleine schwarze Bronze zwischen den Leuchtern ist die Ursache all meiner sonderbaren Erlebnisse in den letzten Jahren. Wie Kettenglieder hängen diese gespenstischen Beunruhigungen, die mir die Lebenskraft aussaugen, zusammen, und folge ich die Kette zurück in die Vergangenheit, immer ist der Ausgangspunkt derselbe, die Bronze. Lüge ich mir auch andere Ursachen vor, immer wieder taucht sie auf, wie der Meilenstein am Wege. Und wohin dieser Weg führen mag, ob zum Licht der Erkenntnis oder weiter zu immer wachsenden Entsetzen, ich will es nicht wissen und mich nur an die runden Rasttage klammern, die mir mein Verhängnis freilässt, bis zur nächsten Erschütterung. In Theben habe ich sie aus dem Wüstensande gegraben, die Statuette, so ganz zufällig mit dem Stock, und von dem ersten Augenblick an, wo ich sie genauer betrachtete, war ich von der krankhaften Neugier befallen, zu ergründen, was sie denn eigentlich bedeute. Ich bin doch sonst nie so wissensdurstig gewesen. Anfangs fragte ich alle möglichen Forscher, aber ohne Erfolg. Nur ein alter arabischer Sammler schien zu ahnen, um was es sich handle. Die Nachbildung einer ägyptischen Hieroglyphe, meinte er, und die sonderbare Armstellung der Figur müsse irgendeinen unbekannten ekstatischen Zustand bedeuten. Ich nahm die Bronze mit nach Europa, und fast kein Abend verging, an dem ich mich nicht sinnend über ihre geheimnisvolle Bedeutung in die seltsamsten Gedankengänge verloren hätte. Ein unheimliches Gefühl überkam mich oft dabei. Ich grüble da an etwas Giftigem, Bösartigem, das ich mit hämischem Behagen von mir aus dem Banne der Leblosigkeit losschälen lasse, um sie später wie eine unheilbare Krankheit an mir festzusaugen und der dunkle Tyrann meines Lebens zu bleiben. Und eines Tages, bei einer ganz nebensächlichen Handlung, schoss mir der Gedanke, der mir das Rätsel löste, mit solcher Wucht und so unerwartet durch den Kopf, dass ich zusammenfuhr. Solche blitzartigen Einfälle sind wie Meteorsteine in unserem Innenleben. Wir kennen nicht ihr Woher, wir sehen nur ihr Weißglühen und ihr Fall. Fast ist es wie ein Furchtgefühl, dann ein leises so als sei jemand Fremdes. Was wollte ich doch nur sagen? Verzeih, ich werde manchmal so seltsam geistesabwesend, seitdem ich mein linkes Bein gelähmt nachzählen muss. Ja, also die Antworten auf mein Grübeln, lag plötzlich nackt vor mir. Nachahmen. Und als hätte dieses Wort eine Wand eingedrückt, so schossen die Sturzwellen der Erkenntnis in mir auf, dass das allein der Schlüssel ist zu allen Rätseln unseres Daseins. Ein heimliches, automatisches Nachahmen, ein unbewusstes, rastloses, der verborgene Lenker aller Wesen. Ein allmächtiger, geheimnisvoller Lenker, ein Lotse mit einer Maske vor dem Gesicht, der schweigend beim Morgengrauen das Schiff des Lebens betritt, der aus jenen Abgründen stammt, dahin unsere Seele wandern mag, wenn der Tiefschlag die Tore des Lebens verschlossen. Und vielleicht steht tief dort unten in den Schluchten des körperlichen Seins das Erzbild eines Dämons errichtet, der da will, dass wir ihm gleich sein und sein Ebenbild werden. Und dieses Wort Nachahmen, dieser kurze Zuruf von irgendwoher, wurde mir ein Weg, den ich augenblicklich betrat. Ich stellte mich hin, hob beide Arme über den Kopf, so wie die Statue, und senkte die Finger, bis ich mit den Nägeln meinen Scheitel berührte. Doch nichts geschah. Keine Veränderung innen und außen. Um keinen Fehler in der Stellung zu machen, sah ich die Figur genauer an und bemerkte, dass ihre Augen geschlossen und wie schlafend waren. Da wusste ich genug, brach die Übung ab und wartete, bis es Nacht wurde. Stellte dann die tickenden Uhren ab und legte mich nieder, die Arm- und Handstellungen wiederholend. Einige Minuten verstrichen so, aber ich kann nicht glauben, dass ich eingeschlafen wäre. Plötzlich war mir, als käme ein hallendes Geräusch aus meinem Inneren empor, wie wenn ein großer Stein in die Tiefe rollt. Und als ob mein Bewusstsein ihm nach einer ungeheuren Treppe hinabfiel, 2, 4, 8, immer mehr und mehr Stufen überspringend, so verfiel ruckweise meine Erinnerung an das Leben, und das Gespenst des Scheintodes legte sich über mich. Was dann eintrat, das werde ich nicht sagen. Das sagt keiner. Wohl lacht man darüber, dass die Ägypter und Chaldäer ein magisches Geheimnis gehabt haben sollen, behütet von Ureus Schlangen, das unter tausenden Eingeweihter auch nicht ein einziger je verraten hätte. Es gibt keine Eide, meinen wir, die so festbinden. Auch ich dachte einst so, in jedem Augenblick, aber begriff ich alles. Es ist kein Vorkommnis aus menschlicher Erfahrung, in dem die Wahrnehmungen hintereinander liegen, und kein Eid bindet die Zunge, nur der bloße Gedanke, eine Andeutung dieser Dinge hier, hier im Diesseits, und schon zielen die Vipern des Lebens nach deinem Herzen. Darum wird das große Geheimnis verschwiegen, weil es sich selbst verschweigt, und wird ein Geheimnis bleiben, solange die Welt besteht. Aber all das hängt nur nebensächlich zusammen mit dem versengenden Schlag, von dem ich nie wieder gesunden kann. Auch das äußere Schicksal eines Menschen gerät in andere Bahnen, durchbricht sein Bewusstsein nur in einem Augenblick die Schranken irdischen Erkenntnis. Eine Tatsache, für die ich ein lebendes Beispiel bin. Seit jener Nacht, in der ich aus meinem Körper trat, ich kann es kaum anders nennen, hat sich die Flugbahn meines Lebens geändert. Mein früher so gemächliches Dasein kreist jetzt von einem rätselhaften, grauenerregenden Erlebnis zum anderen, irgendeinem dunklen, unbekannten Ziel zu. Es ist, als ob eine teuflische Hand mir in immer kürzer werdenden Pausen immer weniger Erholung zumisst und Schreckbilder in den Lebensweg schiebt, die von Fall zu Fall an Furchtbarkeit wachsen. Wie um eine neue, unbekannte Art Wahnsinn in mir zu erzeugen, langsam und mit äußerster Vorsicht. Eine Wahnsinnsform, die kein Außenstehender merken und ahnen kann und deren sich nur ein von ihr Befallener in namenloser Qual bewusst ist. In den nächsten Tagen, schon nach jenem Versuch mit der Hieroglyphe, traten Wahrnehmungen bei mir auf, die ich anfangs für Sinnestäuschungen hielt. Seltsam sausende oder schrillende Nebentöne hörte ich in den Lärm des Alltags durchqueren, sah schimmernde Farben, die ich nie gekannt, rätselhafte Wesen tauchten vor mir auf, ungehört und ungefühlt von den Menschen und vollführten in schemenhaftem Dämmer unbegreifliche und planlose Handlungen. So konnten sie ihre Form ändern und plötzlich wie tot daliegen, glitschten dann wieder wie lange Schleimseile an den Regenrinnen herab und hockten wie ermattet in blödsinniger Stumpfheit in dunklen Hausfluren. Dieser Zustand von Überwachsein bei mir hält nicht an. Er wächst und schwindet wie der Mond. Der stetige Verfall jedoch des Interesses an der Menschheit, deren Wünschen und Hoffen nur noch wie aus weiter Ferne zu mir dringt, sagt mir, dass meine Seele beständig auf einer dunklen Reise ist, fort, weit fort von Menschentum. Anfangs ließ ich mich von den flüsternden Ahnungen leiten, die mich erfüllten. Jetzt bin ich wie ein angeschirrtes Pferd und muss die Wege gehen, auf die es mich zwingt. Und siehst du, eines Nachts, da riss es mich wieder auf und trieb mich planlos durch die stillen Gassen der kleinen Seite zu gehen, um den fantastischen Eindrucks willen, den die altertümlichen Häuser erzeugten. Es ist unheimlich in diesem Stadtviertel wie nirgends auf der Welt. Nie ist helle und nie ganz Nacht. Irgendein matter trüber Schein kommt von irgendwoher. Wie phosphoreszierender Dunst sickert es vom Hradschin auf die Dächer herab. Man biegt in eine Gasse und sieht nur totes Dunkel. Da sticht aus einer Fensterritze ein gespenstischer Lichtstrahl plötzlich wie eine lange, boshafte Nadel einem in die Pupillen. Aus dem Nebel taucht ein Haus mit abgebrochenen Schultern und zurückweichender Stirn und glotzt besinnungslos aus leeren Dachluken zum Nachthimmel auf wie ein verendendes Tier. Daneben eines reckt sich, gierig mit glimmernden Fenstern, auf dem Grund des Brunnens da unten zu schielen, ob das Kind des Goldschmiedes noch darinnen, das vor 100 Jahren ertrank. Und geht man weiter über die buckligen Pflastersteine und sieht sich plötzlich um, da möchte man wetten, es habe ein schwammiges, fahles Gesicht aus der Ecke nachgestarrt. Nicht in Schulterhöhe, nein, ganz tief unten, wo nur große Hunde die Köpfe haben könnten. Kein Mensch ging auf der Straße. Totenstille. Die uralten Haustore bissen schweigend ihre Lippen zusammen. Ich bog in die Thunsche Gasse, wo das Palais der Gräfin im Ortssinn steht. Da kauert im Dunst ein schmales Haus, nur 2 Fenster breit, ein hektisches, bösartiges Gemäuer. Dort hielt es mich fest, und ich fühlte den gewissen, überwachen Zustand kommen. In solchen Fällen handle ich blitzschnell wie unter fremdem Willen und weiß kaum, was mir die nächste Sekunde befiehlt. So drückte ich hier gegen die nur angelehnte Tür und schritt durch einen Gang, eine Treppe in den Keller hinab, als ob ich in das Haus gehöre. Unten ließ der unsichtbare Zügel, der mich führt, wie ein unfreies Tier wieder nach, und ich stand da in der Finsternis mit dem quälenden Bewusstsein einer Handlung vollbracht, ohne Zweck. Warum war ich hinuntergegangen? Warum hatte ich nicht einmal den Gedanken gefasst, solch sinnlose Einfällen Halt zu gebieten? Ich war krank, offenbar krank, und ich freute mich, dass nichts anderes, nicht die unheimliche rätselhafte Hand im Spiel war. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass ich die Türe geöffnet, das Haus betreten, die Treppe hinabgestiegen war, ohne nur ein einziges Mal anzustoßen, ganz wie jemand, der Schritt und Tritt genau kennt. Und meine Hoffnung war schnell zu Ende. Allmählich gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis, und ich blickte umher. Dort auf einer Stufe der Kellertreppe saß jemand. Dass ich ihn nicht gestreift hatte im Vorbeigehen, ich sah die zusammengekrümmte Gestalt, ganz verschwommen im Dunkeln. Ein schwarzer Bart über entblößter Brust, auch die Arme waren nackt, nur die Beine schienen in Hosen oder einem Tuch zu stecken. Die Hände hatten etwas Schreckhaftes in ihrer Lage. Sie waren so merkwürdig abgebogen, fast rechtwinklig zu den Gelenken. Lange starrte ich den Mann an. Er war so leichenhaft unbeweglich, dass mir war, als hätten sich seine Umrisse in den dunklen Hintergrund eingefressen und als müssten sie so bleiben bis zum Verfall des Hauses. Mir wurde kalt vor Grauen, und ich schlich den Gang weiter, seiner Krümmung entlang. Einmal fasste ich nach der Mauer und griff dabei in ein splittriges Holzgitter, wie man es verwendet, um Schlingpflanzen zu ziehen. Es schienen auch solche in großen Mengen daran zu wachsen, denn ich blieb fast hängen in einem Netz stängelartigen Gerangs. Das Unbegreifliche war nur, dass sich diese Pflanzen oder was es auch sonst sein mochte, blutwarm und strotzend anfühlten und überhaupt einen animalischen Eindruck auf den Tastsinn machten. Ich griff noch einmal hin, um erschreckend zurückzufahren. Ich hatte diesmal einen kugeligen, nussgroßen Gegenstand berührt, der sich kalt anfühlte und sofort wegschnallte. War es ein Käfer? In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir. Was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Jede Fiber meines Körpers brüllte auf in unbeschreiblichen Entsetzen. Ein stummer Schrei bei gelähmten Stimmbändern, der durch den ganzen Menschen fährt wie Eiseskälte. Mit einem Rankennetz blutroter Adern, aus dem wie Bären hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Das eine, in das ich soeben gegriffen hat, schnellte noch in zuckender Bewegung hin und her und schielte mich bösartig an. Ich fühlte, dass ich zusammenbrechen würde und stürzte 2, 3 Schritte in die Finsternis hinein. Eine Wolke von Gerüchen, die etwas Feistes, Humusartiges, wie von Schwämmen und Alantus hatten, drang mir entgegen. Meine Knie wankten und ich schlug wild um mich. Da glomm es vor mir auf wie ein kleiner glühender Ring, der erlöschende Docht einer Öllampe, die im nächsten Augenblick noch einmal aufblackte. Ich sprang darauf zu und schraubte den Docht mit bebenden Fingern hoch, so dass ich ein kleines rußendes Flämmchen noch retten konnte. Dann, mit einem Druck, drehte ich mich um, wie zum Schutz die Lampe vorstreckend. Der Raum war leer. Auf dem Tisch, auf dem die Lampe gestanden, lag ein länglicher, blitzender Gegenstand. Meine Hand fuhr danach wie nach einer Waffe. Doch war es bloß ein leichtes, raues Ding, das ich fasste. Nichts rührte sich, und ich stöhnte erleichtert auf. Vorsichtig, die Flamme nicht zu verlöschen, leuchtete ich die Mauern entlang. Überall dieselben Holzspaliere und, wie ich jetzt deutlich sah, durchrankt von offenbar zusammengestückelten Adern, in denen Blut pulsierte. Grausig glitzerten dazwischen zahllose Augäpfel, die in Abwechslung mit scheußlichen, brombeerartigen Knollen hervorsprossen und mir langsam mit den Blicken folgten, wie ich vorbeiging. Augen aller Größe und Farben, von der klarschimmernden Iris bis zum hellblauen, toten Pferdeauge, das unbeweglich aufwärts steht. Manche runzlig und schwarz geworden, glichen verdorbenen Tollkirschen. Die Hauptstämme der Adern rankten sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines rätselhaften Prozesses ihren Saft ziehend. Ich stieß auf Schalen, gefüllt mit weißlichen Fettbrocken, aus denen Fliegenpilze mit einer glasigen Haut überzogen emporwuchsen. Pilze aus rotem Fleisch, die bei jeder Berührung zusammenzuckten, und alles schienen Teile, aus lebenden Körpern entnommen, mit unbegreiflicher Kunst zusammengefügt, ihrer menschlichen Beseelung beraubt und auf rein vegetatives Wachstum heruntergedrückt. Das Leben in ihnen war, erkannte ich deutlich, wenn ich die Augen näher beleuchtete und sah, wie sich sofort die Pupillen zusammenzogen. Wer mochte der teuflische Gärtner sein, der diese grauenhafte Zucht angelegt? Ich erinnere mich des Menschen auf der Kellerstiege. Instinktiv griff ich in die Tasche nach irgendeiner Waffe. Da fühlte ich einen rissigen Gegenstand, den ich vorhin eingesteckt. Er blitzte trüb und schuppig. Ein Tannenzapfen aus rostigen Menschennägeln. Schaudernd ließ ich ihn fallen und biss die Zähne zusammen. Nur hinaus, hinaus. Und wenn der Mensch auf der Treppe aufwachen und über mich herfallen sollte. Und schon war ich bei ihm und wollte mich auf ihn stürzen, da sah ich, dass er tot war. Wachsgelb. Aus den verrenkten Händen die Nägel ausgerissen. Kleine Messerschnitte an der Brust und Schläfen zeigten, dass er seziert worden war. Ich wollte an ihm vorbei und habe ihn, glaube ich, mit der Hand gestreift. Im selben Augenblick schien er 2 Stufen herunter auf mich zuzurutschen und stand plötzlich aufrecht da, die Arme nach oben gebogen, die Hände zum Scheitel. Wie die ägyptische Hieroglyphe, dieselbe Stellung, dieselbe Stellung. Ich weiß nur noch, dass die Lampe zerschellte, dass ich die Haustür aufwarf und fühlte, wie der Dämon des Starkrampfes mein zuckendes Herz zwischen seinen kalten Fingern nahm. Dann machte ich mir halbwach irgendetwas klar. Der Mann müsse mit den Ellenbogen an Stricken aufgehängt gewesen sein. Nur durch Herabrutschen von den Stufen hatte sein Körper in die aufrechte Stellung geraten können. Und dann rüttelte mich jemand. Sie sollen zum Herrn Kommissär. Und ich kam in eine schlecht beleuchtete Stube. Tabakspfeifen lehnten an der Wand. Ein Beamtenmantel hing an einem Ständer. Es war ein Polizeizimmer. Ein Schutzmann stützte mich. Der Kommissär saß vor einem Tisch und sah immer von mir weg. Er murmelte, haben Sie seine Nationale aufgeschrieben? Er hatte Visitenkarten bei sich. Wir haben sie ihn abgenommen, hörte ich den Schutzmann antworten. Was wollten Sie in der Thunschen Gasse vor einem offenen Haustor? Lange Pause. Sie, mahnte der Schutzmann und stieß mich an. Ich lallte etwas von einem Mord im Keller in der Thunschen Gasse. Darauf ging der Wachmann hinaus. Der Kommissar sah immer von mir weg und sprach einen langen Satz. Ich hörte nur, was denken Sie denn? Der Dr. Cinderella ist ein großer Gelehrter, Ägyptologe, und er zieht viel neuartige fleischfressende Pflanzen, Neften, Drosserien oder so, glaube ich. Ich weiß nicht. Sie sollten nachts zu Hause bleiben. Da ging die Tür hinter mir. Ich drehte mich um, und dort stand ein langer Mensch mit einem Reiherschnabel. Ein ägyptischer Anubis. Mir wurde schwarz vor Augen, und der Anubis machte eine Verbeugung vor dem Kommissär, ging zu ihm hin und flüsterte mir zu, »Dr. Cinderella!« »Dr. Cinderella!« Und da fiel mir etwas Wichtiges aus der Vergangenheit ein, das ich sogleich wieder vergaß. Wie ich den Anubis abermals ansah, war er ein Schreiber geworden und hatte nur einen Vogeltypus und gab mir meine eigene Visitenkarte. Darauf stand »Dr. Cinderella!« Der Kommissär sah mich plötzlich an, und ich hörte, wie er sagte, »Sie sind es ja selber. Sie sollten nachts zu Hause bleiben.« Und der Schreiber führte mich hinaus, und im Vorbeigehen streifte ich den Beamtenmantel an der Wand. Der fiel langsam herunter und blieb mit einem Ärmel hängen. Sein Schatten an der kalkweißen Mauer hob die Arme nach oben über den Kopf, und ich sah, wie er unbeholfen die Stellung der ägyptischen Statuette nachahm. »Siehst du, das war mein letztes Erlebnis vor 3 Wochen. Ich aber bin seitdem gelähmt, habe 2 verschiedene Gesichtshälften jetzt und schleppe das linke Bein nach. Das schmale, hektische Haus habe ich vergeblich gesucht, und auf dem Kommissariat weiß niemand etwas von jener Nacht.« Ende von »Die Pflanzen des Dr. Cinderella«, gelesen von Frank Himsel. Von Kindern und Katzen und wie sie die Nine begruben, von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Von Kindern und Katzen und wie sie die Nine begruben, von Theodor Storm. Mit Katzen ist es in früherer Zeit in unserem Hause sehr begängig gewesen. Noch vor meiner Hochzeit wurde mir von einem alten Hofbesitzer ein kleines kaninchengraues Kätzchen ins Haus gebracht. Er nahm es sorgsam aus seinem zusammengeknüpften Schnupftuch, setzte es mir auf den Tisch und sagte, »Da, ich bring was zur Aussteuer.« Diese Katze, welche einen weißen Kragen und 4 weiße Pfötchen hatte, hieß die Manschettenmiese. Während ihrer Kindheit hatte ich sie oft, wenn ich arbeitete, vorne in meinem Schlafrock sitzen, so daß nur der kleine hübsche Kopf hervorguckte. Höchst aufmerksam folgten ihre Augen meiner schreibenden Feder, die bei dem melodischen Spinnerlied des Kätzchens gar munter hin und wieder glitt. Oftmals, als wolle sie meinen gar zu großen Eifer zügeln, streckte sie wohl auch das Pfötchen aus und hielt die Feder an, was mich dann stets bedenklich machte und wodurch mancher Gedankenstrich in meine nachher gedruckten Schriften gekommen ist. Die Manschettenmiese selber ist, wie ich fürchte, durch diesen Verkehr etwas gar zu gebildet geworden, denn da sie endlich groß und dann auch Mutter manches allerliebsten kaninchengrauen Kätzchens geworden war, verlangte sie, gleich den feinen Damen, allezeit eine Amme für ihre Kinder, und da die Nachbarskatzen sich nur selten zu diesem Dienst verstehen wollten, so sind fast alle ihre kleinen Ebenbilder elendiglich zugrunde gegangen. Nur einen kleinen weißen Kater zog sie wirklich groß, welcher wegen seines grimmigen Aussehens der Weiße Bär genannt wurde und nachher aber eine Katze war. Später, da schon zwei kleine Buben lustig durch Haus und Garten tobten, waren zwei Katzen in der Wirtschaft. Nämlich außer dem Vorbenannten noch ein Sohn des Weißen Bären, genannt der Schwarze Kater. Ein großer, ungebärdiger Geselle, vielleicht ein Held, aber jedenfalls ein Scheusal, von dem nicht viel zu sagen, als dass er, besonders in der schönen Frühlingszeit, unter schauderhaftem Geheul gegen alle Nachbarskate zu Felde lag, dass er stets mit einem blutigen Auge und zerfetztem Fell umherlief und außerdem noch seine kleinen Herren biss und kratzte. Von der Großmutter der Manschettenmiese, die nachmals ganz berühmt geworden ist, wäre noch vielerlei zu berichten, da sie aber in der Geschichte, die ich hier am Schluss erzählen will, nur ein einziges Mal Miau zu sagen hat, so soll's für eine schicklichere Gelegenheit verspart sein. Es geschah aber, dass unser mit drei Katzen also stattlich begründetes Heimwesen durch den hereingebrochenen Dänenkrieg gar jämmerlich zugrunde ging. Meine beiden Knaben und noch ein kleinerer Dritter, der hinzugekommen war, mussten mit mir und ihrer Mutter in die Fremde wandern. Und so gastlich man uns doch draußen aufnahm, es war doch in den ersten Jahren eine trübe, katzenlose Zeit. Zwar hatten wir ein Kindermädchen, welches Anna hieß. Ihr gutes, rundes Gesicht sah allezeit aus, als wäre sie eben vom Torfabladen hergekommen, weshalb die Kinder sie die schwarze Anna nannten. Aber eine Katze in unser gemietetes Haus zu nehmen, konnten wir noch immer nicht den Mut gewinnen. Da, 3 Jahre waren so vergangen, kam von selber eine zugelaufen. Ein weiß und schwarz geflecktes Tierchen, schon wohlerzogen und von anschmiegsamer Gemütsart. Was ist von diesem Katerchen zu sagen? Zumindestens ein Pyramidenritt. Da nämlich den beiden größeren Buben das gewöhnliche zu Bette gehen doch gar zu simpel war, so hatten sie es erfunden, auf der schwarzen Anna zu Bett zu reiten, derart, dass sie dabei auf ihrer Schulter saßen und die kleinen Kinderbeinchen vorn herabbaumelten. Jetzt aber wurde das um viele stattlicher, denn eines Abends, da sich die Tür der Schlafkammer öffnete, kam in das Wohnzimmer zum Gute-Nacht-Sagen eine vollständige Pyramide hereingeritten. Über dem großen Kopf der schwarzen Anna, der kleinere des lachenden Jungen. Über diesem dann der noch viel kleinere Kopf des Katerchens, das sich ruhig bei dem Vorderpfötchen halten und dabei ein gar behaglich und vernehmbares Spinnen ausgehen ließ. 3-mal ritt diese Pyramide die Runde in der Stube und dann zu Bett. Das war sehr hübsch, aber es wurde der Tod des kleinen Katers. Die guten Stunden, die er nach einem solchen Ritt zur Belohnung im Federbett bei seinem jungen Freunde zubringen durfte, hatten ihn so verwöhnt, dass er eines scharfen Wintermorgens, da er am Abend ausgeschlossen worden, tot und steif gefroren im Waschhause aufgefunden wurde. Und wieder kam eine stille, katzenlose Zeit. Aber wo fände sich nicht eine Aushilfe? Ich konnte ja vortrefflich Katzen zeichnen. Und ich zeichnete. Freilich nur mit Feder und Tinte. Aber sie wurden ausgeschnitten und aus dem Tuschkasten sauber ausgemalt. Katzen in allen Farben und Arten, sitzende und springende, auf Vieren und auf Zweien gehend. Katzen mit einer Maus im Maule, mit einem Milchtopf in der Pfote. Katzen mit Kätzchen auf dem Arme und mit bunten Vögeln in der Tatze. Den Preis über alle aber gewann ein würdig blickender grauer Kater mit rauem, bärtigem Antlitz. Ihm wurde in einer Kammer, wo die Kinder spielten, aus Bauholz ein eigenes Haus mit Wohn- und Staatsgemächern aufgebaut. Viel Zeit und Mühe war darauf verwandt worden, deshalb erhielt es aber auch das Vorrecht, vor dem zerstörenden Eulbesen der Köchin durch strenges Verbot geschützt zu werden. Es hieß das Hotel zur Schwarzen Anna und der alte Herr, welchen Namen der Graue sich bald erworben hatte, hat lange darin gewohnt. Nur selten verließ er seine angenehmen Räume, desto lieber, da es ihm an Dienerschaft nicht fehlte, versammelte er bei sich die Gesellschaft seiner Freunde und Freundinnen. Dann ging es hoch her. Wir haben oft durchs Fenster geguckt. Fette Ramentassen, Schälchen, Bratwürstchen und gebratene Lerchen wurden immer aufgetragen. Den Ehrenplatz zur Rechten des Gastgebers hatte aber allezeit ein allerliebstes weißes Kätzchen mit einem roten Bändchen um den Hals. Ob es eine Verwandte oder gar die Tochter desselben gewesen, haben wir nicht erfahren können. Außer solchen Festen lebte übrigens der alte Herr still für sich weg. Nur manchmal liebte er es, aus seinem Haus auf die Spiele der Kinder in der Kammer hinabzublicken, wozu er die bequemste Gelegenheit hatte, da das Hotel zur Schwarzen Anna auf einer Fensterbank gebaut war. Dann stieß wohl eins der Kinder das andere an und flüsterte, »Seht, seht, der alte Herr steht wieder einmal am Fenster.« Auch seinen Geburtstag sollte er noch erleben. Zu diesem Feste, an welchem alle Kater und Katzen sich zur Gratulation versammeln sollten, bekam ich den Auftrag, sein Brustbild in Lebensgröße zu malen, was dann auch wirklich am Morgen des Festtages in einen breiten Goldrahmen gefasst im Saale des Hotels aufgehangen wurde. Aber es nimmt alles einmal ein Ende. Da wir eines Morgens aufgestanden waren, fanden wir ihn tot in seinem Bette. ob er bei dem letzten leckeren Male sich zu viel getan, ob die ihm zugemessene Lebensdauer abgelaufen war. So viel steht fest, was wir hier vor uns sahen, war nur noch seine entzählte Hülle. Also wurde ein Schächtelchen mit schwarzem Papier beklebt und ausgeschlagen und so ein Sarg daraus gemacht. Der alte Herr wurde hineingelegt und stand zur Parade in dem großen Saale des Hotels, wo von der Wand sein noch in Lebensfülle gemaltes Bildnis auf den Sarg herabsah. Endlich wurde auf dem Steinhofe, ach, einen Garten hatten wir da draußen nicht, in das für ihn gegrabene Grab gesenkt und mit einem schweren Steine fest und dauerhaft bedeckt. Aber wer möchte nicht gerne wissen, wie die Toten aussehen? Natürlich wurde der alte Herr nach einem halben Jahr wieder ausgegraben, sehr mit Schimmel überzogen vorgefunden, schaudernd und ganz genau betrachtet, und dann endlich noch einmal und auch zum allerletzten Mal begraben. Für Kinder und alte Leute, welch ein erlösender Zauber liegt in dem Begraben. In der Heimat, zur Zeit der Manschettenmiese, als die zwei ältesten Knaben ihren ersten Kittel noch nicht ausgetragen hatten, als sie für den großen Garten, der im Hause war, mit eigenem Schmierzeug noch versehen waren, in jener glücklichen Zeit gab es außer Katzen auch noch anderes Getier im Hause. Da war ein kleiner weißer Pudel, welcher Bube hieß, aber leider trotz des Tierarztes schon früh an einer Hundekinderkrankheit sterben musste. Dann war ein weißes Kaninchen, welches Nine hieß, und außerdem noch eine weiße Taube, welche keinen Namen hatte, sonst aber sehr wohl Federlos hätte heißen können. In dem geräumigen Taubenschlag auf dem Hausboden hatte sie einst mit vielen schönen Gefährten, Hahnenschwänzen und Mohrenköpfen gewohnt und sich von dort aus lustig mit ihnen über den grünen Garten in der Luft getummelt. Aber eines Nachts war der Marder eingebrochen und sie allein blieb die Überlebende. Damit sie in dem großen leeren Schlage nicht allzu sehr die Einsamkeit empfinde, wurde das Kaninchen ihr zum Gesellen beigegeben, und da weder dieses von ihren Erbsen noch sie von den Hundeblumenblättern des Kaninchens begehrte, so lebten sie wie Geschwister einträglich beisammen. Wenn die Taube von den Ausflügen heimkam, klappte Nine allezeit freudig mit den Hinterläufen, denn sie spielten dann Greif- und Haschemännchen miteinander, und da das Kaninchen sehr gut greifen konnte, so geschah es dabei ganz von selber, dass es seiner Freundin einen Mundvoll Federn nach dem anderen abbiss. So wurde sie das Täubchen federlos und konnte nur noch mit den Posen fliegen. Aber weiter kam es nicht, die Posen sollte sie behalten. Denn da die Knaben eines Morgens in den Schlag hinanstiegen, flatterte das Täubchen federlos zwar noch um sie herum, Nine aber lag mit ausgestreckten Vieren tot und platt am Boden. Eilig stürmten sie die Treppen hinab und verkündeten im Wohnzimmer ihre Trauerkunde, wo ich ahnungslos bei meiner Tasse Tee saß. Wahrscheinlich hatte Nine sich an Taubenfedern totgegessen. Indessen, ich bedachte solches nicht und sagte ohne viel Umstände, »Da habt ihr's wohl verhungern lassen.« Ob das Gewissen der beiden denn noch nicht ganz rein gewesen? Aber, hilf Himmel, wie huben auf dieses Wort die kleinen Kerle an zu schreien. Kein Trost, kein Zuspruch half. Die Tränen liefen in den Stromweise über die Backen. Da trat mein Freund der Doktor, der als Primaner einst so schön die Klarinette spielte, in die Tür. »Hallo, Jungens, was ist da los?« Die Augen wandten sich zu dem Sprecher, und einen Augenblick lang stockte das Geheul. »Doktor«, rief der eine im wehmütigsten Klagelaut. »Unsere Nine ist tot.« »Und wir haben es verhungern lassen«, schrie der andere. Dann heulten sie beide wieder mit vereinten Kräften. »Jungens«, rief der Doktor, »eure Nine wird nicht mehr lebendig. Aber wisst ihr denn das nicht? Wenn es tot ist, so müsst ihr es begraben.« Begraben, das Zauberwort war gesprochen. Das Geschrei verstummte, die Tränen wurden abgewischt. Ein wahres Sonnenleuchten verklärte die Gesichter der beiden Kinder. Schon waren sie aus dem Zimmer und die Bodentreppe hinauf, und nicht lange, so kamen sie fröhlichen Angesichtes mit dem Leichnam ihres Nine angezogen. Der eine hatte es an den Ohren, der andere an den Hinterläufen. So zogen wir mitsammen in den Garten hinaus. Als wir auf der großen Stiege waren, begegnete uns die Manschettenmiese. »Miau«, sagte sie, indem sie stehen blieb und uns ansah. Der Zug hielt, und die Kinder sahen sie wieder an. »Miete«, sagte der Kleine noch einmal in seinen Klageton verfallend. »Unsere Nine ist tot.« Dann setzte der Zug sich wieder in Bewegung. Miete machte einen Buckel und sprang mit, um dem Begräbnis beizuwohnen. Der Doktor hatte schon den Spaten in der Hand, und an der Geißblattlaube und der überhängenden Ulmenzweigen wurde nach reiflicher Erwägung die Stätte ausgewählt. Da wurde ich von der Magd ins Haus zurückgerufen und überließ dem Doktor allein die Leitung unserer Trauerfeierlichkeit. Drinnen im Hause erwarteten mich ganz andere Dinge. Da war ein Mann, der hatte einen bösen Schuldner, von dem er weder Kapital noch Zinsen erhalten konnte, und es sprachen wohl eine halbe Stunde miteinander, auf welche Weise ihm zu beiden zu verhelfen sei. Als ich dann wieder in den Garten hinauskam, war der Doktor nicht mehr da. Auch der Körper des verstorbenen Nine war verschwunden, und der Spaten lehnte an der Planke. Die beiden kleinen Totengräber aber, die natürlich ihr Schmierzeug anhatten, lagen neben der Geißblattlaube auf den Knien und hatten einen kleinen, seltsam glänzenden Erdhügel zwischen sich, auf dem sie beide eifrig mit ihren rotgerierten Taschentüchern rieben. »Was macht ihr denn da?« fragte ich, indem ich zu ihnen trat. Diese Sache war mir völlig unverständlich. Da guckte der Kleine auf. »Papa«, sagte er, und sein Gesicht leuchtete so fröhlich wie droben kaum die liebe Himmelssonne. »Wir polieren Nine sein Grab mit Spucke.« Und also endete das vergnügliche Begräbnis. Ende von Kindern und Katzen und wie sie die Nine begruben. Gelesen von Elli, Mai 2010. Der weiße Fuchs von Karl Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der weiße Fuchs von Karl Alberti. Vor vielen Jahren jagte einmal im Walde von Shimoda, Fußnote, Shimoda, Ort auf der Halbinsel Izu, nahe bei Yokohama, Ende Fußnote, der Sohn eines Fürsten. Er hatte das seltene Glück, einen schneeweißen Fuchs weiblichen Geschlechtes zu fangen. Er wollte das Tier töten, aber Yasuna, der Sohn eines Tempelaufsehers, der sich an der Jagd beteiligte, bat es ihm zu schenken, weil er wusste, dass solche Füchse mit weißem Fell Zauberkräfte besitzen, mehrere tausend Jahre alt werden und sich in jede beliebige Gestalt verwandeln können. Aber der Sohn des Fürsten wollte das schöne Fell des Tieres für sich haben, schlug Yasuna die Bitte ab und befahl seinen Leuten, die Füchsin zu töten. Yasuna aber bemächtigte sich dieser mit Gewalt, indem er mit den Jägern kämpfte, und obgleich aus vielen Wunden blutend, konnte er doch mit dem Tiere flüchten. Nachdem er eine Weile gelaufen war, brach er erschöpft zusammen. Er musste die Füchsin loslassen, die schnell im Walde verschwand. Seltsamerweise kam plötzlich seine Verlobte Kusunoa daher, die, als sie seine Wunden sah, sie ihm verband und ihn nach Hause geleitete. Yasuna war erstaunt, seine Verlobte bei sich zu sehen, die er bei ihren Eltern, die in der Kumamoto-Provinz, Fußnote, Kumamoto, Stadt und Provinz im Süden Japans, nahe bei Nagasaki, Ende Fußnote, weit entfernt von Shimoda wohnten, vermutete, und fragte daher, wie es komme, dass sie sich jetzt hier befinde und ihn im Walde gefunden habe. Kusunoa aber antwortete, »Frage mich jetzt nicht, noch ist es nicht Zeit, dir dies zu erklären. Ist es an der Zeit, so wirst du alles erfahren.« Damit beruhigte sich Yasuna, der glücklich war, seine Braut bei sich zu haben. Er zögerte nicht lange, sondern machte einige Tage darauf mit ihr Hochzeit. Einige Jahre lebten beide glücklich und zufrieden, und ein herziger Knabe, den Kusunoa ihm geschenkt hatte, verschönte ihr Glück. Diesem Knaben haben sie den Namen Dokyo gegeben. Eines Tages war Yasuna im Walde gewesen und kehrte erst spät abends zurück. Als er vor seinem Hause ankam, war er nicht wenig überrascht, vor der Tür seine Schwiegereltern mit seiner Frau stehen zu sehen, die sich lebhaft unterhielten. Er trat näher, begrüßte sie und fragte, warum sie nicht in das Haus gingen, sondern vor der Tür ständen. Sein Schwiegervater aber fuhr ihn zornig an, was das heißen solle, dass er sich die ganzen Jahre lang nicht um seine Braut gekümmert habe und jetzt mit einem anderen Weibe zusammenlebe. Yasuna wusste nicht, was er zu solcher Rede sagen sollte, und war noch mehr verwundert, als auch seine Braut ihm die gleichen Vorwürfe machte. Er öffnete kurzerhand die Tür des Hauses und lud alle ein, einzutreten. »Wir können uns da drinnen weiter darüber unterhalten, was eure Vorwürfe bedeuten sollen. Hier auf der Straße ist nicht der Ort dazu«, sagte er, und wollte vorgehen, prallte aber zurück, denn im Zimmer saß seine Frau und nähte. Hier draußen stand aber auch seine Frau, die aber behauptete, noch nicht seine Frau zu sein, sondern nur seine Verlobte. Wer war die richtige, wer die falsche Kusunoa? Er schloss nun ganz lautlos die Tür, trat zurück und sagte zu seinen Schwiegereltern, »Wartet hier einen Augenblick, ich komme gleich zurück.« Dann trat er in sein Haus, begrüßte seine Frau und sagte ihr, »Deine Eltern sind angekommen, rüste dich, sie zu empfangen. In einer Stunde sind wir wieder da.« Nachdem die Frau zugesagt hatte, alles aufs Beste zu besorgen, ging Yasuna zu den Schwiegereltern zurück und bat sie, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Nach einer Stunde würde er sie in sein Haus führen. Auf dem Wege erzählten ihm die Schwiegereltern, dass das bei ihnen befindliche Mädchen tatsächlich ihre Tochter Kusunoa, seine Braut, sei, und dass diese, untröstlich darüber, dass Yasuna in der langen Zeit nichts habe von sich hören lassen, ihre Eltern veranlasst habe, die weite Reise mit ihr zu machen. Jetzt angekommen, müssten sie zu ihrer großen Betrübnis sehen, dass bereits eine andere Frau im Hause sei. Yasuna erzählte sein Abenteuer und seine glückliche Ehe. Unter diesem Gespräch war die Stunde vergangen. Alle kehrten zurück und gingen ins Haus. Aber es war keine Frau zu sehen, nur das Kind lag auf seinem Lager und weinte. Jubelte aber der Kusunoa zu, die den Knaben auf den Arm nahm und mit ihm scherzte. Da erzählte der Knabe ihr einen sonderbaren Traum, den er gehabt habe, und fragte, was er bedeutete. Er sagte zu Kusunoa: »Vorhin, als ich schlief, sagtest du zu mir, dass du gar kein Mensch, sondern eine verzauberte Füchsin seist. Der Vater habe dir einmal das Leben gerettet, und deshalb habest du menschliche Gestalt angenommen und seist ihm in Gestalt seiner Braut erschienen, um ihm zu danken. Jetzt sei aber die wirkliche Braut gekommen, und so müsstest du scheiden. Ich solle dies dem Vater erzählen, und ich soll brav und gut werden und bleiben. Ein dummer Traum, nicht wahr?« Alle sahen sich erstaunt an, war doch jetzt das Rätsel geklärt. Die wirkliche Kusunoa blieb nun im Hause als rechtmäßige Gattin Yasunas und erzog den kleinen Dokyo zu einem tüchtigen Menschen, der klug und tapfer wurde. Von der weißen Füchsin hat man nie wieder etwas gehört. Ende von Der weiße Fuchs von Karl Alberti, gelesen von Elli, März 2010. Priester und Detektiv von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Kurt Tucholsky. Der lustige Fall, dass einer einen kleinen Religionstraktat schreibt und Detektivgeschichten und nachdenklich unterhaltsame Betrachtungen über den europäischen Gesellschaftskörper, und das alles in einem hin, dieser Fall ist wirklich eingetreten. Wer anders kann das getan haben als unser guter, dicker, alter Chesterton? Habt ihr jemals ein Bild von ihm gesehen? Ihr solltet das nicht versäumen. Dick sein ist keine physiologische Eigenschaft, das ist eine Weltanschauung. Der Dicke also, dem der Krieg viel von seiner schönen, antiken Ruhe raubte, also dass es geschah, dass er statt guter Erkenntnisse mit giftigen Invektiven aufwartete, im Gegensatz zu Wells, im Gegensatz zu Shaw, die beide mehr nachgedacht hatten, der Dicke also hat vor Jahren ein Buch vom Pater Brown geschrieben, das nun übersetzt vorliegt. Priester und Detektiv, bei Friedrich Pustet zu Regensburg und Köln 1920. In den Geschichten geht es so her. Ein ganz verwickelter und böser Kriminalfall harrt seiner Lösung. Niemand weiß aus noch ein. Da kommt ganz zufällig, gerufen oder ungerufen, der bescheidene, unauffällige und kleine Vater Brown dazu. Ein Priester, ein Sohn der katholischen Kirche. Kommt, sieht, schweigt und siegt. Dieser Sherlock Holmes ist katholisch. Ich hätte nie geglaubt, dass Sellerie und Spargel nebeneinander möglich wären. Es schmeckt. Es schmeckt sogar sehr gut. Spaßig und neu ist an den Geschichten natürlich nicht die Fabel. Das kennen wir nun bis zur Übermüdung, und jeder einigermaßen gewandte Groschenjournalist in Deutschland und auf der ganzen Welt dürfte wohl nachgerade fähig sein, dergleichen zu erfinden. Spaßig ist das Beiwerk, wie fast immer in dieser Art Geschichten. Spaßig ist der unnachahmliche Chesterton-Humor. »Glauben Sie nicht«, sagt einer, »dass es Sünde ist, 5-Pfennig-Brötchen zu essen? Man sollte sie wachsen lassen, bis sie 10-Pfennig-Brötchen geworden sind.« Spaßig sind die kleinen, scheinbar unabsichtlich eingestreuten Privatkollegs über Soziologie und über das bürgerliche Leben. Als ob ich den Berliner Westen vor mir sehe, den Berliner Westen, wie er mit seinen Dienstboten umgeht, so ist mir, wenn ich das da lese. Es ist die Rede davon, dass in ein sehr vornehmes Dinner ein Kellner hereinplatzt, offenbar mit irgendeiner Schreckensnachricht. Der Kellner stand und starrte einige Sekunden, während auf jedem Gesicht am Tisch eine eigentümliche Scham zutage trat, durchaus ein Erzeugnis unserer Zeit. Es ist die Vermischung des modernen Menschlichkeitsdusels mit dem schrecklichen modernen Abgrund zwischen den Seelen der Armen und der Reichen.